Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Wir haben heute mal wieder nach längerer Zeit eine Debatte, auf die ich mich besonders freue. Und zwar soll es heute um das Thema gehen, wie kommen wir eigentlich zum Sozialismus? Also die Frage nach der revolutionären Strategie, aber auch Fragen der Bündnispolitik. Und dazu haben wir zwei Vertreter eingeladen von bestimmten Organisationen, die für einen bestimmten Ansatz oder für bestimmte Strategien stehen. Und da möchte ich erstmal den Jakob begrüßen von der Gruppe Gruppe Kommunistische Partei. Erstmal schön, dass du da bist. Hi, schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Moin, moin, Jakob. Genau, dann haben wir noch den Tim Laumann von der Deutschen Kommunistischen Partei. Er ist Gruppenvorsitzender einer Betriebsgruppe der DKP bei der Post in Kassel und regelmäßiger Autor bei der Zeitung UZ, unsere Zeitung. Auch ein Hallo an dich, Tim. Sehr vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo, hallo. Und ich will den Flo natürlich auch nicht vergessen. Flo ist auch am Start. Flo von DK. Hallo, Flo. Hallo. Moin in die Runde. Genau, ich habe es ja gerade schon gesagt. Wir wollen heute über die Frage reden, wie kommen wir eigentlich zum Sozialismus? Und ihr beiden vertretet da ja schon teilweise sehr entgegengesetzte Strategien. Deswegen wird es heute sicherlich etwas kontroverser zugehen. Ihr werdet gleich nochmal in eurem Kursinput ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was eigentlich eure Strategien sind, in euren eigenen Worten. Genau, aber erstmal vorweg, also wir halten die Frage die Diskussion über Wege zum Sozialismus für eine sehr wichtige Frage innerhalb der kommunistischen und der sozialistischen Bewegung. Und da ist es ja so, dass die DKP zum Beispiel für eine Strategie steht, die nennt sich antimonopolistische Strategie. Und die geht kurz gesagt davon aus, dass dass es auf dem Weg zum Sozialismus eine Übergangsphase braucht oder geben sollte. Und in dieser Übergangsphase sollten Kommunistinnen sich orientieren auf ein Klassenbündnis, wo die Arbeiterinnenklasse die zentrale Rolle spielt, aber auch ein Bündnis eingegangen wird mit Teilen des Kleinbürgertums oder auch sogar Teilen der kleinen mittleren Bourgeoisie. Mit dem Fokus auf einen Kampf gegen das Monopolkapital, um quasi die Kräfteverhältnisse zugunsten der Arbeiterklasse zu verschieben und da sozusagen auch allgemein die Bedingungen zu verbessern, für einen Bruch mit dem Kapitalismus und für den Aufbau des Sozialismus. Die Gruppe KP hat aber sehr starke Kritik an diesen Ansatz und spricht ja teilweise auch von revisionistischen Positionen innerhalb der Strategie und lehnt, so wie ich es verstanden habe, Übergangsetappen zum Sozialismus in der heutigen BRD eher ab und auch Klassenbündnisse mit kleinbürgerlichen Schichten und setzt auch in der Bündnispolitik eher auf ideologische Klarheit und auf einen direkten Bruch mit dem bürgerlichen Staat und dem Kapitalismus. Genau, das ist so grob erstmal die Einordnung, aber ich würde euch darum bitten, vor allem erstmal Jakob vielleicht, dass du meinen eigenen Worten erstmal so eure Position beschreibst. Okay, das würde ich dann machen. Das war lustig, dass du gerade gesagt hast, Gruppe, Kommunistische Partei, weil ich meine, du kannst auch sagen Partei. wir machen da schon einen Unterschied. Aber genau, das ist nur eine Kleinigkeit. Es ist so, ich war früher selbst Mitglied in DKP und SCJ und war auch an den Diskussionen 2016, 2017 ziemlich aktiv daran beteiligt um die Strategiefrage. Bin dann 2017 ausgetreten, gehe wegen der Strategie der DKP. Und das heißt, ich bin so ein bisschen, hab da schon eine kleine Geschichte mit, sage ich mal. Ich will jetzt versuchen, unsere revolutionäre Strategie darzustellen und im Folgenden hoffentlich noch ein bisschen weiter ausführen zu können, weil das ja im Input einfach nicht gut möglich ist, das ganz kurz und knapp zu machen. Wir leben also in der Epoche der proletarischen Revolution und des Imperialismus. Das heißt, es geht in unserem Kampf um die Vorbereitung dieser proletarischen Revolution und des Sozialismus. Das ist der nächste Schritt, der ansteht, weil die Klassenverhältnisse überall auf der Welt und vor allen Dingen hier in Deutschland so ausgeprägt sind, dass sie der Hauptwiderspruch darstellen, also dass sie den wesentlichen Widerspruch darstellen, der gelöst werden muss, damit die Gesellschaft einen Schritt vorangehen kann, und das ist dann der Sozialismus und die Diktatur des Proletariats. Genau, damit habe ich schon angedeutet, was wir unter Sozialismus verstehen. Es sind im Wesentlichen drei Elemente. Es ist die erste Stufe des Kommunismus, es ist die Diktatur des Proletariats, also die Arbeitermacht, die Macht im Staat hat, den alten Staat zerschlagen hat. Es ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel hat stattgefunden, zumindest der wichtigsten. Und die zentrale Planwirtschaft ist eingesetzt. Das sind die drei wesentlichen Kriterien. Diktatur des Proletariats, Vergesellschaftung und zentrale Planwirtschaft, die für uns den Sozialismus charakterisieren. Und das sage ich deswegen, weil es wichtig ist, um zu verstehen, warum wir die Strategie eigentlich so aufstellen, wie wir sie aufstellen. Voraussetzung jetzt für eine siegreiche proletarische Revolution und eine Etablierung der Diktatur des Proletariats ist eine objektiv revolutionäre Situation. Das heißt, das ist eine Situation, die von unserem Willen unabhängig ist erstmal. Lenin hat das beschrieben mit, die da oben können nicht mehr so herrschen wie bisher und die da unten, also die Arbeitermassen, wollen nicht mehr leben wie bisher. Und das ist eine revolutionäre Krise und in dieser Krise ist dann die Möglichkeit gegeben, die Macht zu ergreifen für die Arbeiterklasse. Wie gesagt, diese Situation ist von unserem Willen erstmal unabhängig. Die entscheidende Frage der proletarischen Revolution ist also die Frage der Macht. Wer kontrolliert die Produktionsmittel? Wer kontrolliert den Staat? Und deshalb muss sozusagen darauf sich gut vorbereitet werden. In der revolutionären Situation geht es darum, die Mehrheit der Arbeiterklasse für sich zu gewinnen. Und zwar dafür, für den Kampf gegen die Bourgeoisie, gegen die Kapitalistenklasse. Und am besten hat man es geschafft, das Kräfteverhältnis in allen wesentlichen Machtzentren auf seine Seite zu verschieben, also auf die Seite der Arbeiterklasse. Das heißt, in der Armee, aber natürlich auch in wichtigen Unternehmen, die für den Staat wichtig sind und natürlich auch es geschafft hat, alternative Machtstrukturen aufzubauen, nämlich Räte, die dann die Staatsmacht, die alte Staatsmacht der bürgerlichen Klasse auseinanderjagen kann, sage ich mal. Was heißt es jetzt, sich auf so eine Situation vorzubereiten, auf eine revolutionäre Situation? Die Partei muss die richtige strategische Linie haben. Sie muss einen geschulten Kaderstamm aufgebaut haben und feste Wurzeln in den Betrieben der Arbeiterklasse, in den wesentlichen, wichtigsten Betrieben. Und für die Arbeiterklasse bedeutet die Vorbereitung, dass die klassenbewusstesten Teile der Arbeiterklasse auf jeden Fall organisiert und auch kampferprobt sein müssen. Also sie müssen schon ihre Auseinandersetzung gemacht haben, damit man in so einer Situation so weit gehen kann, den Kampf um die Macht zu führen. Das heißt, die Vorbereitung davon findet in jedem alltäglichen Kampf statt, in jedem Lohnkampf, in jedem Kampf um Arbeitszeit und so weiter. Kommunisten müssen sich dort einmischen und immer mehr Arbeiter in den Kampf ziehen und dort für die richtige Linie streiten. Denn jede bewusst gemachte Erfahrung von Arbeitern ist eine Lehre über die Methoden des Klassenfeinds, über die Möglichkeiten der Solidarität zwischen den Arbeitern und auch über die verräterische Rolle des Reformismus, der in diesen Kämpfen wirkt. Wir führen also aus jeden Kampf aus dieser Perspektive, ne? Wie kann man die Organisierung der Arbeiter vorantreiben, mehr Arbeiter in den Kampf ziehen und wie kann man ihr Bewusstsein in diesem Kampf stärken, dass es notwendig ist, den Kapitalismus zu stürzen. Jede Phrasendrescherei, die so in die Richtung geht, wie jedes Mal sofort zur Revolution aufzurufen, das lehnen wir ab und das ist sehr schädlich. Es geht wirklich darum, den Kampf konkret zu führen und in der Perspektive des Sturzes der bürgerlichen Herrschaft, aber nicht in jedem Moment kämpft man unmittelbar für den Sturz der bürgerlichen Herrschaft. Ja, wir denken, dass wir so jeden Tageskampf auch konsequenter führen können, als es Reformisten tun, weil wir nicht um jeden Preis ein Ergebnis wollen. Wir wollen schon gewinnen in jedem einzelnen Kampf, aber nicht um jeden Preis, sondern um die Organisierung und Bewusstseinsbildung voranzutreiben. Und die Reformisten machen sozusagen, sehen die Konfrontation mit dem Kapital eigentlich immer als notwendiges Übel und versuchen es möglichst aus dem Weg zu gehen. Kern unserer strategischen Aufbauarbeit ist also die Schaffung einer proletarischen Einheitsfront von unten. Das heißt, Arbeiter unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit oder wo sie sich selbst zuordnen, in eine gemeinsame Front zu bringen. Und darüber hinaus das gesellschaftliche Bündnis, dazu werde ich später nochmal mehr sagen können vielleicht. Also auch durchaus auch gewisse kleinbürgerliche Schichten, obwohl die im Verhältnis zu anderen Ländern in Deutschland einfach nicht so eine große Rolle spielen. Es gibt vor allen Dingen Arbeiter in dieser Gesellschaft und die gilt es zu organisieren. So, letzter Satz, um das klar zu machen, wo wir uns da abgrenzen, ist, dass wir eben sagen, es gibt in diesem Moment keine Zwischenstufen oder Übergangsphasen oder sowas mehr. Sowas kann es nicht geben zwischen Kapitalismus und Sozialismus, weil die entscheidende Frage ist die Frage, wer hält die Macht in den Händen? Und das ist entweder die Bourgeoisie oder die Arbeiterklasse. Wer kontrolliert die Produktionsmittel? Entweder die Bourgeoisie oder die Arbeiterklasse. Und ein dazwischen kann es nicht geben, also irgendwas halb-halb oder sowas, das funktioniert nicht. Und deshalb ist die Machtfrage die entscheidende Frage und deswegen müssen wir uns unmittelbar auf die Revolution vorbereiten. Genau, soweit vielleicht erstmal, später ein bisschen ausführlicher. Ja, danke Jakob für den kleinen Kurzinput. Dann würde ich sagen, Tim, stage is yours. Danke sehr. Ich bin mir sicher, ihr alle kennt ein Meme, was unter jungen Leuten ganz bekannt ist. Lass uns Unterhosen klauen im ersten Bild. Im zweiten Bild ist ein großes Fragezeichen und im dritten Bild ist ein groß Profit. Man kann es auf revolutionäre Linke übertragen, die sich sehr gut damit tun, unmittelbar erste Schritte zu gehen, die ganz konkrete Dinge aufgreifen, die mit ganz konkreten Dingen ein Problem haben, dazu was tun. Also lass uns freitags gegen die Klimaveränderung auf die Straße gehen, lass uns den konkreten nächsten Nazi hauen, lass uns irgendwelche Schulungen machen zu, wie man mit Leuten redet. Dann ist nicht so richtig klar, was auf diese nächsten Kämpfe folgt. Und dann ist den Leuten aber klar, okay, der dritte Schritt, das muss die proletarische Revolution sein, weil sonst verändert sich ja gar nichts. Man kann das ein bisschen polemisch das Unterhosenproblem der revolutionären Linken nennen. Und ich meine, dass genau da die Aufgabe der Kommunistischen Partei darin besteht, eine Antwort zu geben. Und diese Antwort muss einhaken in der Frage, wer macht eigentlich die Revolution? Und die Antwort zu geben ist, die Revolution, das macht nicht die Kommunistische Partei, ob sie nun die Reale, die DKP ist oder irgendwer anders, sondern die Arbeiterklasse insgesamt, die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten, die nicht monopolistischen Schichten, die machen die Revolution. Damit sie diese Revolution macht, ist neben der revolutionären Situation, die Jakob gerade genannt hat, zu der ich nachher gleich noch komme, ist notwendig, dass die Arbeiterklasse und die Volksmassen eine Avantgarde haben, nämlich eine Partei, die sie in diesem Kampf führt und leitet. Diese Partei trägt in die Arbeiterklasse, in die Volksmassen ihr wissenschaftliches Gesellschaftsbild, also den wissenschaftlichen Sozialismus. Sie muss die Frage beantworten für die Veränderungen, die wir brauchen, was sind die Hauptkräfte und was sind die Reserven, die wir haben in diesem Kampf um den Sozialismus. Das heißt, in unserem Fall die Hauptkraft, die Arbeiterklasse, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, die Reserven, die wir haben, die direkte Reserve, die nicht monopolistischen Schichten, darüber werden wir nachher sicher noch diskutieren, und dann auch unsere indirekten Reserven, nämlich die Widersprüche zwischen den Kapitalisten anderer Länder und zwischen den Kapitalisten im eigenen Land. Das Ziel ist, dass, wenn eine revolutionäre Situation eintritt, die Arbeiterklasse und die Volksmassen in der Lage sind, sie zu nutzen. Ich habe jetzt die komfortable Situation, als Zweiter zu sprechen, kann deswegen auf Jakob direkt reagieren. In der Definition der revolutionären Situation fehlt in der Darstellung, die du gegeben hast, ein ganz entscheidender Punkt, nämlich die gesamtnationale Krise. Vom herrschenden Teil oder vom wichtigsten Teil der aktuell herrschenden Klasse, nämlich dem Monopolkapital ausgehend, wird eine gesamtnationale Krise entstehen, ist sie historisch bisher immer entstanden. Der Krieg wird geführt oder wird vorbereitet, der Faschismus droht, die Klimakrise ist sonst nicht aufzuhalten. Das ist eine gesamtnationale Krise und die Arbeiterklasse und die Volksmassen müssen, sonst ist eine revolutionäre Situation für sie nicht nutzbar, auf diese Situation eine Antwort geben. Das Beispiel, an dem das historisch hervorragend funktioniert hat, ist Lenins Verhalten zwischen der Februar- und der Oktoberrevolution. Dass das Zerfallen des russischen Staates die gesamtnationale Krise, nachdem der Krieg de facto verloren war, der Staat zerbröckelte, was die Bolschewiki ja hervorragend nutzen konnten, das war die gesamtnationale Krise. Und Lenin hat einen Text geschrieben, den ich jedem zum Studium empfehle, nämlich die drohende Katastrophe und wie sie zu verhindern ist. Und er beschreibt dort, wie jedes Einzelelement der gesamtnationalen Krise nur dadurch zu überwinden ist, dass man vorwärts schreitet zum Sozialismus. Genau dazu muss die Arbeiterklasse und die nicht monopolistischen Schichten befähigt werden. Und genau das nennen wir strategische und taktische Führung. Genau das ist die Aufgabe der Kommunistischen Partei. Und genau das ist auch das Maß, in dem wir bestimmen können, ob wir eigentlich diese Avantgarde sind oder ob wir es nicht sind. Denn das einfach behaupten ist ein bisschen Wohlfall, das kann de facto jeder. Soweit von mir. Alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht jetzt schon das Bedürfnis gäbe, direkt zu antworten. Wir haben uns entschieden, eine kleine Struktur zu machen, auf ein paar zentrale Kritikpunkte an den Ansätzen aneinander einzugehen. Ich glaube aber, es gibt genügend Möglichkeit und Platz noch, um auch auf in den Inputs Gesagtes zu reagieren. Also die Reihenfolge soll jetzt nicht das letzte Wort gewesen sein. Da hat Jakob noch genügend Gelegenheiten. Ich würde mal mit dir oder mit euch beginnen, wobei alles, was ich jetzt sage oder frage, sich auch mal an beide Diskutanten richtet und dann schauen wir mal, wie die Diskussion sich entwickelt. Bei dem, was die DKP als antimonopolistische Strategie beschreibt, du hast auch ein bisschen auf die historische Genese gerade bist eben schon ein bisschen eingegangen, da betont sie ja sehr, dass das Ganze schon Teil eines einer revolutionären Strategie ist, die schon auf einen radikalen Bruch mit dem Kapitalismus abzielt. Dennoch ist ja einer der häufigsten Vorwürfe von Kritikern, dass die DKP in dem Fall oder alle Organisationen, die dieser Strategie anhängen, die Nutzung sogenannter bürgerlich-demokratischer Spielräume innerhalb der bürgerlichen Demokratie überschätzt und häufig de facto reformistisch agiert und damit eigentlich eher sowas wie Integration ins kapitalistische System betreiben würde, wenn sie überhaupt in die Situation kommt, wirkmächtig zu werden. Herangeführt werden zum Beispiel historische Beispiele, wie der Militärputsch in Chile 73 als ein Beispiel dafür, wie begrenzt die Möglichkeiten sind im Rahmen einer bürgerlichen Demokratie. Es wird auch häufig auf den Eurokommunismus hingewiesen. Ich sage mal kurz ein, zwei Sätze dazu. Also das war ein Ansatz kommunistischer Parteien in Westeuropa in den 70er Jahren, die dann sogar so weit gingen, also wirklich im Rahmen des Parlamentarismus, irgendwann, glaube ich, sogar unter Affirmation der NATO, einen Weg zum Sozialismus zu formulieren. Davon wird sich klar abgegrenzt in der DKP. Aber da würde ich gleich noch mal ein bisschen nachfragen. Es ist ja schon so, dass ihr betont, nee, wir benutzen diese Spielräume nicht als Selbstzweck, sondern es handelt sich um ein taktisches Instrument, was wir nutzen, um eben die Kräfte zu stärken und den Bruch dann besser vorzubereiten im Rahmen dieser derzeitigen Möglichkeiten. Und es wird sehr betont, dass die bürgerliche Demokratie natürlich nicht idealisiert wird, sondern als begrenzter, notwendiger Rahmen für Klassenkampf und Bewusstseinsbildung erstmal genutzt werden soll. Ich frage mich trotzdem, wie wollt ihr denn verhindern, dass diese, wie ihr sagt, bewusste taktische Nutzung dieser demokratischen Spielräume nicht schleichend zu einer Akzeptanz und Integration führt? Und wo zieht ihr eigentlich die Grenze zum Eurokommunismus? Denn so ganz klar wird es nicht immer. Die Grenze zum Reformismus, ich fange mal damit an. Integration ist ein objektiver Prozess. Der passiert Leuten und der ist der revolutionären Sozialdemokratie vor 1914 passiert. Und da konnte sie verbal radikal auf Parteitagen beschließen, was sie wollt. Wenn das passiert, wenn die Partei nicht stark genug ist, wenn sie auf konkrete neue Fragen keine richtigen Antworten gibt, dann wird das passieren und es gibt nichts, was ich beschließen könnte, was mich davor schützt. Sondern es ist immer eine aktive Aufgabe der politischen und ideologischen Arbeit der Partei, sich dieser neuen Fragen zu stellen und diese neuen Fragen richtig zu beantworten, um dem Revisionismus sein Einfallstor zu verschließen. Aber einen Schutz dagegen im Sinne von, wir haben jetzt ein ein für alle Mal von Reformismus oder von Revisionismus befreites Programm, das gibt es nicht. Das würde zu einer Lehrbuchformelsammlung verkommen. Und jeder Reformkampf, den wir führen, hat unter kapitalistischen Bedingungen den Doppelcharakter, dass er auch zur Integration dient. Und natürlich schlägt das immer auch auf diejenigen, die ihn mit revolutionären Zielstellungen erkämpfen, zurück. Und es ist immer eine aktive Aufgabe der politisch-ideologischen Arbeit und nichts kann einem davor davor bewahren. Unsere Abgrenzung zum Eurokommunismus war im Wesentlichen eine außenpolitische. Die Eurokommunisten haben versucht, oder haben unserer Auffassung nach die Rolle nationaler Besonderheiten im Aufbau oder in revolutionärer Strategie übertrieben und das genutzt, um sich von der Sowjetunion und vom sozialistischen Lager zu distanzieren und in teilweise antikommunistischen Furor mit einzustimmen. Davon haben wir uns immer distanziert. Wir haben auch, und jeder kann das nachlesen, in den Fragen des Friedens und des Sozialismus, das war damals die Zeitschrift der Kommunistischen und Arbeiterparteien, haben Funktionäre der DKP sehr offensiv diese Fragen diskutiert, sich von rechten Abweichungen dort distanziert. Wir haben, wer die letzte Auflage liest von Probleme des antimonopolistischen Kampfes, der findet das darin auch. In den Materialien für die breitere Öffentlichkeit haben wir uns von diesen kommunistischen Parteien nicht distanziert. Das stimmt tatsächlich. Weil wir der Auffassung waren, dass du Millionen Kämpfern nicht einfach die Solidarität entziehst, nur weil sie in zugegebenermaßen einer entscheidenden Frage, aber ja immer noch potenziell gewinnbar mit dir quer liegen. Genau, das wären die beiden Punkte. Ja, Jakob, vielleicht möchtest du schon erwidern oder auch noch auf im Input Gesagtes eingehen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon interessant jetzt, was du sagst, Sim, weil wenn du sagst, die Abgrenzung zum Eurokommunismus ist im Wesentlichen oder ist beschränkt, so klang es, auf die außenpolitische Frage, dann heißt es ja wirklich, dass ihr den innenpolitischen Kurs eigentlich ähnlich seht. So verstehe ich das. Vielleicht kannst du nochmal sonst darauf eingehen. Und das verwundert mich insofern, weil es ja wirklich so ist, dass man sagen muss, der Eurokommunismus ist eindeutig gescheitert. Also von Parteien wie die PCI, also die italienische Partei, die italienische KP, die sich dann irgendwann selbst aufgelöst hat in ihrem Kurs, weil sie einfach keine Relevanz mehr hatte, als kommunistische Partei dort zu sein und sich dann später umbenannt hat in demokratische Partei. Französische Kommunistische Partei, PCF, und die spanische Kommunistische Partei, die PCE, die allesamt in der relativen Bedeutungslosigkeit auch verkommen sind und heute eigentlich ich würde sagen, sozialdemokratische Parteien sind, die teilweise auch an der Regierung sitzen und deren Programm wirklich gar nichts mehr mit den Interessen der Arbeiterklasse zu tun hat, sondern vor allen Dingen dazu da sind, um eben die Arbeiter in das kapitalistische System zu integrieren. Also wenn du das so sagst, ich sehe den Punkt. Ich würde auch sagen, dass in der antimonopolistischen Strategie der DKP das ein bisschen veranlagt ist, einen ähnlichen Weg vor sich zu haben, eben weil man diese Frage der Regierung so hoch einschätzt und sagt, es braucht eine antimonopolistische Regierung als Zwischenetappe auf dem Weg zum Sozialismus. Und das ist ja tatsächlich mit einer relativ großen Nähe zu dem, was die eurokommunistischen Parteien damals gesagt haben. Aber vielleicht, genau, sagst du dazu nochmal was? Genau, also ich hoffe, ich habe gesagt, wesentlich außenpolitisch. Wir haben zentrale Unterschiede in der Einschätzung des Imperialismus gehabt. Wir haben zentrale Unterschiede in der Einschätzung des Staates gehabt, den die Eurokommunisten tatsächlich klassenneutral verhandelten. Wir haben eine Überbetonung in der nationalen Frage kritisiert, die für sie in der Strategie ganz bedeutend war. Wir haben eine falsche Einschätzung der Sozialdemokratie, die nur noch in ihrem "Da sind Arbeiter organisiert" gesehen wurde und nicht in ihrer integrationistischen Funktion oder in ihrer integrativen Funktion. Also wir haben natürlich eine innenpolitische Kritik gehabt, und die kann man in den Quellen, die ich genannt habe, natürlich auch nachlesen. Aber wesentlich war, und da haben wir auch mehr Kraft und Zeit drauf verwendet, die außenpolitische Auseinandersetzung, die für uns damals in der Beurteilung von kommunistischen Parteien auch wesentlich war. Ja, ich meine, also das es bleibt dabei, ne? Es bleibt dabei, der wesentliche Unterschied, der ist heute sozusagen auch weggefallen, weil das sozialistische Lager weg ist, vom Planeten getilgt, bis auf Kuba, wo man sich über die Lage auf jeden Fall streiten kann, wie es da weitergeht. Aber ansonsten ist das sozialistische Weltsystem weg und das heißt, der Punkt ist weggefallen. Das heißt, die Kritik an diesem Weg, den die eurokommunistischen Parteien gegangen sind, scheint nicht auf der wesentlichen Ebene zu sein. Und ich würde sagen, wenn man sich anschaut, Tim, da kannst du ja vielleicht dann auch darauf eingehen, was ihr jetzt zum letzten Parteitag ist. Ich meine, es sind die Beschlüsse ja noch nicht veröffentlicht worden vom letzten Parteitag, aber was ihr da im Leitantrag schreibt, dann finde ich schon, dann geht das relativ stark in diese Richtung, so einen Kurs einzuschlagen. Ich mach mal ein kurzes Zitat, weil ich das für relativ stark fand oder stark aussagekräftig fand, nämlich da geht es darum, welche Situation jetzt gerade ist an der Regierung. Und ihr schreibt dazu, wir sehen derzeit weder Regierungs- noch parlamentarische Konstellationen, die eine Chance auf die Abkehr von der aggressiven Politik des deutschen Imperialismus nach außen und innen beinhalten. Es folgt aus unserer Sicht zwingend, dass nur durch eine außerparlamentarische Bewegung, die dann möglicherweise auch das Parteiensystem verändert und neue Regierungskonstellationen ermöglicht, eine Umkehr des heutigen verheerenden Kurses möglich ist. Also ihr sprecht davon, das Parteiensystem soll sich verändern, damit eine Umkehr des verheerenden Kurses möglich ist. Das klingt für mich schon nach der Vorstellung, es kann im Kapitalismus der schlimme Kurs des deutschen Imperialismus umgekehrt werden. Und das klingt für mich sehr ähnlich wie das, was die eurokommunistischen Parteien gesagt haben. Nämlich keine rechten Regierungen, die rechten Regierungen weg und lieber eine Regierung von links aus Sozialdemokraten und Kommunisten, die dann einen besseren Kurs einschlägt. Ich würde vorschlagen, man nimmt sich einfach das Zitat, was du gerade vorgelesen hast. Wir schreiben, das Wesentliche ist eine außerparlamentarische Bewegung, die so stark ist, dass sie den Imperialismus zum Frieden zwingt. Und wir versuchen, das einzuordnen. Das war auch die wesentliche Diskussion auf dem Parteitag, wie weit das Monopolkapital und die Macht über den Staat zurückgedrängt werden müssen, damit das möglich ist. Eine Regierungskonstellation ist selbst in dem Zitat, das du vorgelesen hast, eine Möglichkeit von außerparlamentarischen Kämpfen, aber keine Notwendigkeit und auch keine Notwendigkeit für eine Veränderung des, ich sag mal, weder des außenpolitischen noch des innenpolitischen Kurses. Ich würde ohnehin die Position zurückweisen, dass es unbedingt eine Regierung braucht. Also wir reden von Übergängen und wir werden ja vielleicht nachher auch noch genauer drauf kommen, wie sich das in einzelnen historischen Phasen dargestellt hat. Das ist manchmal mit einer Regierung verbunden, aber keineswegs zwangsläufig. Der Unterschied ist, wir schließen das nicht prinzipiell aus. Aber niemand hat gesagt, es braucht zwangsläufig eine Regierung. Darf ich noch einmal einhaken vielleicht an der Stelle? Klar, klar. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig aufzuklären, weil ich meine, es gibt das Programm der DKP, ja, und in diesem Programm steht explizit drin, deswegen habe ich dieses Zitat auch gerade vorgelesen, weil es für mich den gleichen Inhalt eigentlich widerspiegelt. Da steht explizit drin, Voraussetzung für die Wende zum im antimonopolistischen Kampf ist, dass der antimonopolistische Block über so viel außerparlamentarische Kraft und parlamentarischen Einfluss verfügt, dass er eine die gemeinsamen Interessen vertretende Regierung bilden kann. Also ihr sagt schon, es der antimonopolistische Block, der soll eine Regierung bilden und dafür brauche aber genug außerparlamentarischen und parlamentarischen Einfluss. Also das klingt für mich nicht nach einer, das ist möglich, das ist vielleicht möglich, es ist nicht zwingend, sondern Voraussetzung. Ihr sagt, es ist Voraussetzung und das ist das, warum ich das so stark hier betone, dass ihr bisher in euren Schriften diese Regierungsfrage doch zur Voraussetzung macht. Soweit ich sehe, ist es ausschließlich im Parteiprogramm und in den Beschlüssen des 22. und 23. Parteitages genauer gefasst. Ich glaube nicht, dass wir derzeit noch von einer Regierung als Voraussetzung reden. Aber eine antimonopolistische Staatsmacht ist die Voraussetzung und Das geht sehr wahrscheinlich einher, oder außerparlamentarische Bewegungen gehen sehr wahrscheinlich einher mit parlamentarischem Einfluss, ob die zwangsläufig an eine Regierung müssen und ob das eine Voraussetzung ist. Ich meine, da ist inzwischen die Programmatik weiterentwickelt worden. Nicht umsonst haben wir auf dem 23. Parteitag ja auch eine Erneuerung des Parteiprogramms beschlossen, dass man da in den 22. Parteitag hineingucken müsste, und dort ist nicht eine Regierung als Notwendigkeit formuliert. Ich meine aber, du hast recht, das Parteiprogramm ist an der Stelle missverständlich. Lässt zumindest diese Deutung zu. Okay, ich frage jetzt doch nochmal nach, weil es da ja auch viele Missverständnisse gibt oder je nachdem, wie man sieht. Diese Phase, die du beschreibst, wo du jetzt gerade gesagt hast, okay, das ist eine Bewegung, es ist auch denkbar, dass diese Konstellation, diese vorbereitende Phase, diese antimonopolistische Phase, die kann auch eine von außerparlamentarischen Bewegungen und einer bestimmten Bündniskonstellation getragene Phase sein. Ich weiß, wir haben keine Glaskugel. Mir geht es auch nicht darum, dass so eine Prognose jetzt macht, wer das ist oder so. Aber vielleicht kann man das mit Beispielen noch ein bisschen deutlicher machen. Also wie hat man sich das vorzustellen? Was ist gemeint damit? Und das Ganze findet ja immer noch statt im Rahmen des bürgerlichen Staates, wenn ich es richtig verstehe. Und da kommen natürlich Fragen auf. Und vielleicht magst du da noch mal so 2, 3 ergänzende Sätze zu sagen. Ja, ich würde einfach historisch rangehen. Wie haben wir uns das in der Geschichte vorgestellt? Nach der Schwächung und teilweise schon der beginnenden Zerschlagung des bürgerlichen Staates in der Februarrevolution 1917 orientieren die Bolschewiki darauf, dass ein Gegenstaat der Arbeiterklasse und ihrer damaligen Verbündeten, vor allem der Bauernschaft, durch Räte eine eigene Gegenbewegung aufbaut. Das ist das klassische Beispiel dafür, dass es dort keine Regierungsteilnahme gab bis nach der endgültigen Zerschlagung des bürgerlichen Staates oder zumindest der wesentlichen Teile des bürgerlichen Staates, nämlich nach dem Sturm auf das Winterpalais. Erst danach wird eine neue Regierung zusammengesetzt, die übrigens damals mit Bündnispartnern funktionierte. Und das ist ein schönes Beispiel. Ein Beispiel mit Regierung wäre der Weg, den beispielsweise die kubanischen Genossen gegangen sind. In Kuba hast du diese Doppelphase oder diese Übergangsphase. Es startet als nationaler Befreiungskrieg und nationale Befreiungsrevolution, wird erst 1961 zur sozialistischen Revolution erklärt, und es dauert eine ganze Weile und in dieser ganzen bis klar wird und bis auch ausgearbeitet wird mit Hilfe der Sowjetunion und der sozialistischen Lagers, wie genau der sozialistische Aufbau auf Kuba funktioniert. Und es dauert noch einmal länger. Die kubanischen Genossen gehen davon aus, dass es bis Mitte der 60er Jahre sogar gedauert hat, bis sozialistische Produktionsverhältnisse einigermaßen flächendeckend etabliert waren. Und in dieser ganzen Zeit waren die Genossen der Nationalen Befreiungsbewegung und auch die Kommunistische Partei Kubas an der Regierung. Das sind zwei konkrete Formen, einmal mit und einmal ohne Regierung. Da wir heute keine Glaskugel haben, kann ich nicht sagen, ob es mit oder ohne Regierung ist. Eine Regierung als zwangsläufig vorauszusetzen, hielte ich für ja Glaskugelguckerei. Ich will vielleicht gerne da einhaken und versuchen, die Unterschiede deutlich zu machen zu der Situation, in der wir heute stehen und in der sich sowohl die russischen Genossen als auch die kubanischen Genossen damals befanden. Also weil das schon, glaube ich, wesentlich ist, um einzuschätzen, dass das heute so nicht mehr realistisch ist und nur in auf Abwägen führen kann, glaube ich. Also die Situation der russischen Kommunisten damals war ja, dass vorher der Zarismus herrschte. Und die Februarrevolution ja in dem Sinne sozusagen das Ende der bürgerlichen Revolution war, in die Notwendigkeit, dass die Bourgeoisie in Russland sich auch als herrschende Klasse politisch formiert. Ja, die war zwar schon wirtschaftlich, war schon Kapitalismus, hatte sich schon durchgesetzt in Russland, aber sie brauchten noch die politische Macht und der Zarismus stand dem im Weg. Und das ist in der Februarrevolution im Wesentlichen passiert. Das heißt, diese Situation nach der Februarrevolution war eine Situation, die besonders war, weil die politische Macht der Bourgeoisie auch erst im sich entwickeln war. Und genau das Besondere ist doch an Lenin, dass er dann gecheckt hat und die Bolschewiki gecheckt haben, nee, wir lassen die jetzt nicht sich konsolidieren, wir lassen die nicht erst einen normalen Kapitalismus hier weiterentwickeln, ein normales bürgerliches System, sondern wir geben dem gleich den Todesstoß und ziehen die Oktoberrevolution durch. Das war eine sehr, sehr besondere Situation. Heute haben wir die Situation, dass unsere politischen Systeme, bürgerliche Demokratien oder bürgerliche offene Diktaturen oder wie auch immer, da gibt es viele Unterschiede natürlich, seit Jahrzehnten bestehen. Ja. Und in Kuba war es eine sehr, sehr spezifische Situation. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, die Situation von einer kleinen Insel in der Karibik, die Enormes geleistet hat, wo die Bevölkerung Enormes geleistet hat, mit der nationalen Befreiung, diese Situation auf irgendwie zu versuchen zu übertragen auf heutige Situation in Deutschland. Warum nicht? Zum einen, weil der sozialistische Aufbau nicht von Anfang an intendiert war. Also es war gar nicht klar, dass es dazu kommt, sondern es ist eine Mischung aus Faktoren, die dazu geführt haben, dass nach der nationalen Befreiung die Entscheidung war, okay, orientieren wir uns jetzt hier an den bürgerlichen Staaten und geben dem Druck der USA nach, oder orientieren wir uns an der Sowjetunion? Und das hat dann in dem Fall bedeutet, Schritte Richtung Sozialismus zu machen. Abgesehen davon, dass in der Revolution bestimmte Kräfte einfach eine große Stärke hatten, wie Che Guevara, Raúl Castro und so weiter, die schon von Anfang an den Sozialismus stärker gesehen haben als Notwendigkeit. Und die sich dann auch durchgesetzt haben. Also es war gar nicht klar, dass es da hinkommt. Insofern ist es jetzt nicht dass sie eine Strategie formuliert haben, wir machen die nationale Befreiung, sprechen erst nicht von Sozialismus, machen dann eine Regierung und führen dann den Sozialismus ein, sondern hat sich im Laufe des Prozesses entwickelt. Also eine sehr spezifische Situation. Auch die können wir heute nicht auf die Situation in Deutschland anwenden, wo bürgerliche Regierungen seit Jahrzehnten bestehen, die bürgerliche Demokratie fest im Sattel sitzt, noch, hoffentlich nicht mehr allzu lang, aber leider müssen wir uns darauf einstellen, dass der Kampf noch lange dauern wird und dass der nächste Schritt hier nicht sein kann, innerhalb dieses Rahmens eine andere Regierung aufzubauen. Du hast diese Regierung, das will ich nochmal darauf hinweisen, du hast sie antimonopolistische Staatsmacht genannt. Es gibt zwischen der kapitalistischen Staatsmacht, der bürgerlichen Staatsmacht, der Herrschaft des Kapitals und der Herrschaft der Arbeiterklasse nichts dazwischen. Es kann so etwas nicht geben. Es muss immer klar sein, wer besitzt jetzt die Produktionsmittel. Es mag vielleicht eine revolutionäre Situation geben, die ein paar Monate geht, wo sich in den paar Monaten, Wochen, Monaten die Machtfrage klärt. Aber am Ende ist es ein klarer Zeitpunkt, in der sozusagen die Macht von der einen Hand in die andere wechselt, nämlich durch den revolutionären Aufstand, durch die Übernahme der Macht in allen wichtigen Bereichen durch die Arbeiterklasse. Ja, ob dann die Produktionsmittel sofort alle vergesellschaftet sind, natürlich nicht, aber sie ist in der Lage, sofort die wichtigsten Produktionsmittel zu vergesellschaften, und das macht den Unterschied in der Machtfrage aus. Also ja, ich denke, diese Formulierung der antimonopolistischen Staatsmacht, ich kann mir nicht, wie soll die denn anders aussehen, als dass sie eine Regierung ist? Du sagst eine Gegenregierung, also eine Räteregierung, aber dann ist es ja nicht mehr eine antimonopolistische Staatsmacht, sondern dann ist es sozusagen eine proletarische Staatsmacht, weil die Räte sind proletarischen, das sind die Einheiten der Arbeiterklasse. Da können von mir aus andere Teile der Bevölkerung mitwirken, aber im Wesentlichen sind das natürlich die Organe der Arbeiterklasse. Das ist in Deutschland auf jeden Fall heute ganz klar, denke ich. Dazu würde ich, genau, können wir später noch kommen, wer als antimonopolistische Schichten und so weiter verstanden wird. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt in der Frage. Auf jeden Fall. Zu den historischen Beispielen, die ihr gerade schon angeschnitten habt, kommen wir auch nochmal später genauer. Aber Tim, wenn du willst, kannst du jetzt kurz nochmal auf die letzte Kritik eingehen, also Frage der Übergänge und Staatsmacht oder Konzept der antimonopolistischen Staatsmacht. Ja. Genau, also ich würde einfach tatsächlich historisch durchgehen. Es ist immer so, dass eine revolutionäre Situation eine gesamtnationale Krise voraussetzt. Diese gesamtnationale Krise ist das, gegen das sich das Volk erhebt. Das wird zuerst gestürzt, damit aus dem Sturz dessen ein sozialistischer Aufbau erfolgt, man den Kapitalismus in seinen Grundfesten angreift, braucht es die bewusste strategische Führung. Und zwischen diesen beiden Punkten, also das Volk erhebt sich gegen einen unmittelbaren, zur Lösung der unmittelbaren Gefahr oder gegen den unmittelbaren Auslöser der gesamtnationalen Krise und dem Übergang zur sozialistischen Revolution, ergibt sich gesetzmäßig dieser Übergang. Das sozusagen ist die konkrete Gegenposition zu Jakob, der gesagt hat, es kann nichts dazwischen geben. Wir haben in allen bisherigen Revolutionen, und das ist jetzt immer das Problem, wenn man das Beispiel macht, alle revolutionären Situationen und alle Revolutionen sind konkrete historische Situationen. Und auch die Revolution, die wir machen werden, wird eine konkrete historische Situation sein. Insofern, wir müssen aus der Geschichte lernen und wir müssen sie uns aneignen. Immer nur die Unterschiede zu betonen, heißt letztlich zu ignorieren, dass wo es etwas Allgemeines gibt, wo es etwas Besonderes gibt, es auch etwas Allgemeines geben muss. Aber ich mach mal chronologisch. Im Jahr 1905, im ersten Ansturm gegen den Zarismus, hat Lenin orientiert auf eine revolutionär-demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern. Das heißt, ein Weitertreiben der bürgerlich-demokratischen Revolution bis zu dem Punkt, wo man möglichst schnell, möglichst gut die in Wallung geratenen Volksmassen nicht nur gegen den Zarismus, sondern gleich weitergehend gegen die Kapitalisten in Stellung bringen kann. Das ist ziemlich genau das Konzept, und er beschreibt, ne, revolutionär-demokratische Diktatur der Arbeiter und Bauern. Das ist für ihn nicht gleichbedeutend mit Sozialismus, sondern er sagt sogar explizit, das ist der Übergang zum Sozialismus. Genau das hat er 1917 durchgezogen und in allen folgenden Revolutionen, also anhand der kubanischen Revolution habe ich es gerade gezeigt. Ich meine aber auch am Beispiel der DDR kann man das sehr gut sehen. Auch dort gab es eine sehr lange Phase der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung. Und erst als klar wurde, okay, die Westmächte werden Deutschland spalten, wir werden es nicht schaffen, eine gesamtnationale Lösung aus der gesamtnationalen Krise, nämlich zerschlagener deutscher Faschismus und Möglichkeiten eines antifaschistisch-demokratischen Aufbaus herzuleiten. Erst dann wurde der Sozialismus aufgebaut, Anfang der 50er Jahre. Und um mal deutlich zu machen, in was für Zeiträumen wir dort sind, der Sieg sozialistischer Produktionsverhältnisse in der Sowjetunion wird auf das Jahr 1936 oder 1937 festgelegt. Der Sieg sozialistischer Produktionsverhältnisse in der DDR legen DDR-Historiker wie zum Beispiel Siegfried Prokop auf das ungefähr in die Jahre 1965, 1966. Das ist die Zeit, die wir in hochentwickelten, in der DDR ja oder in dem, was dann der DDR wurde, ja sogar hochentwickelten imperialistischen Phasen oder Staaten dort an Übergangszeiträumen haben. Sämtliche anderen Beispiele, also man kann jetzt noch auf China eingehen, die haben aus dem antifaschistischen Befreiungskrieg und dann aus dem Bürgerkrieg heraus sozusagen ihren Übergang geschafft und das ja auch immer zuerst in den Bereichen, die Rote Armee bereits befreit hatte, getan. Insofern wäre meine Gegenthese, es gab historisch noch nie eine Revolution ohne diesen Übergang. Dieser Übergang muss immer von der kommunistischen Partei geführt werden und er muss immer das klare Ziel Sozialismus haben. Weil das ist das, wo ich mit Jakob übereinstimme, eine andere Zielsetzung, also etwa die Zielsetzung, wir machen jetzt diesen Übergang bis in die Unendlichkeit, die kann es nicht geben. Es muss ein einheitlicher revolutionärer Prozess sein und es ist die Aufgabe der Partei, das sicherzustellen. Aber eine Revolution ohne diesen Übergang hat es historisch nie gegeben. Und selbst die am weitesten zurückliegende, die erste proletarische Revolution, da war die gesamtnationale Krise die Verteidigung der Reste von Paris und der bürgerlichen Freiheiten gegen die anrückenden deutschen und unter preußischer Vorherrschaft stehenden Truppen. Also selbst die haben aus einer nationalen, ihre erkämpften demokratischen Rechte verteidigenden Situation heraus den Weg hin zur ersten proletarischen Diktatur geschafft und nicht ansatzlos. Insofern würde ich die These glatt umdrehen und sagen, es kann keine Revolution geben, die einen sofortigen Bruch macht. Den gab es nämlich noch nie und es gibt keine Gründe, warum wir annehmen sollten, dass es das jetzt plötzlich gibt. Ja, das wäre ja auch ein Aspekt, den wir später noch drangenommen haben. Ich würde vorschlagen, weil es jetzt in der Diskussion ist, dass es doch nochmal Sinn macht, dass Jakob darauf direkt reagiert und das jetzt nicht ewig zu vertagen. Wir kommen gleich auch noch auf die Bündniskonstellation und welche Schichten gemeint sind. Aber ist klar, so dynamische Diskussionen. Okay, du hast ein paar Sachen benannt. Das ist auch eine Kritik, die ich ein paar Mal an der Position der KP gelesen habe, dass es ein Stück weit ahistorisch wäre, nicht davon auszugehen, dass es Übergänge geben kann, weil es sie häufig gab. Nun hat Jakob erwidert, naja gut, es handelt sich dabei um spezifische Situationen, mit dem Blick auf Kuba zum Beispiel. Das könnte man vielleicht auch über die DDR sagen, Sieg über den Faschismus, eine sehr spezielle Situation. Du hast dem wiederum entgegnet, na gut, Situationen sind immer spezifisch und das kann nicht bedeuten, dass man nichts Allgemeines mehr kennt. Und noch ein paar andere Beispiele genannt, um das mal zusammenzufassen. Ich würde es gut finden, wenn Jakob jetzt vielleicht direkt nochmal darauf eingeht und die Argumente aufgreift und genau, was dazu sagt. Ja, genau. Also ich bin voll dabei, dass wir aus der Geschichte lernen müssen. Ich glaube, das ist wirklich unser Existenzmotto insofern auch, dass wir natürlich eine riesige Selbstkritik haben in Bezug auf die kommunistische Bewegung in Deutschland und auch weltweit, weil Fehler gemacht wurden, die am Ende in der Konterrevolution gelandet sind, 89, 90, 91. Und das aus den Fehlern müssen wir unbedingt lernen. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Aber jetzt das einfach zu sagen, man sieht da nichts mehr Allgemeines. Nee, ist ja genau die Frage, was ist das Allgemeine und was ist das Spezifische? Und ich habe versucht zu begründen, warum es Spezifika sind, die dich dazu bringen, das als sozusagen Vergleichsobjekte zu nehmen. Die Doppelherrschaft zwischen der Februarrevolution und der Oktoberrevolution und die Frage in Kuba. Und ich versuche vielleicht deutlicher zu machen, warum ich das so sehe. Wir kommen zur Bündnisfrage. Die ist nämlich sehr entscheidend, was diese Formulierung von Lenin betrifft, Arbeiter- und Bauernregierung. Die ja im Übrigen ja auch nicht sich durchgesetzt hat, sondern im Laufe des revolutionären Prozesses aufgegeben worden ist, weil man gesagt hat, okay, es muss jetzt keine besondere Regierungsform aus Arbeitern und Bauern bestehen, sondern wir schaffen es, die Bauern so auf unsere Seite zu ziehen, dass wir direkt den Kampf um die Macht in der sozialistischen Revolution führen können. Ich will deutlich machen, dass wir heute vor einer veränderten Situation stehen, nicht in dem Sinne, das will ich wirklich betonen, nicht in dem Sinne, dass eine revolutionäre Situation nicht auch Monate dauern kann. Also insofern, natürlich gibt es immer eine Phase, in der sich das klärt. Ja, das ist aber eben nicht vorherbestimmbar, schon gar nicht, wie lange diese Phase ist oder wie sie sich genau gestaltet. In jedem Fall muss aber das strategische Ziel klar sein. Und das ist der Unterschied zwischen euch und uns, weil wir sagen, unser strategisches Ziel ist die Diktatur des Proletariats, die revolutionäre Machtergreifung, der Sozialismus. Ihr sagt, es gibt noch ein Ziel davor, nämlich ein antimonopolistisches Bündnis, ein antimonopolistischer Block, der eine bestimmte Macht erreicht, um die Macht der Monopole zurückzudrängen in dieser Phase. Von mir aus bezieht sich das dann auf so eine kurze Übergangsphase, es mag ja sein, dann ist das eine Möglichkeit, aber es setzt das strategische Ziel anders. Es sagt, das ist die Voraussetzung, damit das Tor für den Sozialismus geöffnet werden kann, damit die sozialistische Revolution überhaupt starten kann. Und wir würden sagen, zwischen dem, was du als zwei Punkte beschrieben hast, das Volk erhebt sich in der gesamtnationalen Krise und der sozialistischen Revolution, das ist eins in dem Sinne, dass es in diesem Aufstand des Volkes darum geht, dass die Kommunisten sagen, so jetzt aber ganz und die Leute auf sie hören und sagen, ja, ihr habt recht, weil ihr habt uns bisher gezeigt, dass ihr es richtig macht, jetzt aber ganz. Das ist also nichts Getrenntes voneinander. Der Volksaufstand wird zur sozialistischen Revolution, auch aufgrund des Widerstands der Bourgeoisie, und dazwischen gibt es nichts. Das ist das, was ich eigentlich meine, was, glaube ich, schon wichtig ist. Wie gesagt, das kann ein paar Monate dauern, dieser Machtkampf von mir aus. Aber dann ist die Machtfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt im Wesentlichen geklärt. Also ich meine, in Russland gab es einen Bürgerkrieg, der noch ein paar Jahre gegangen ist. Auch das ist natürlich ein realistisches Szenario, dass das so passiert. Aber in diesem Moment hat sich die Arbeitermacht schon eigenständig unabhängig vom bürgerlichen Staat konstituiert und ringt jetzt dann darum, mit der bürgerlichen Macht sie ganz zu besiegen. Ne? Aber sie existiert schon auf der Welt als eigenständige Macht. Wenn es aber eine bürgerliche, also eine antimonopolistische Regierung wird. Ja, genau. Also ich glaube, das Wesentliche ist gesagt. Es ist nicht so, dass wir uns diese Phase nicht als eine in bestimmten Maße andauernde Phase vorstellen. Aber es ist klar, dass es keine Situation ist, in der man irgendwie auf den bürgerlichen Staat nochmal sich zurückgreift oder ähnliches, sondern es wird die proletarische Staatsmacht gebildet. Mit Unterstützung anderer Teile des Volkes, aber es ist keine antimonopolistische Staatsmacht, die sich da bildet, weil das eben was anderes bedeuten würde. Da kommen wir jetzt hoffentlich drauf. Genau, lass uns mal vielleicht dann zum Aspekt der Bündnispolitik kommen und der Klassenbündnisse, was ja auch dann verknüpft ist mit der Frage der Übergänge. Genau, also die DKP setzt ja im Rahmen dieser antimonopolistischen Strategie, auch wie Tim das schon gesagt hat, auf ein Klassenbündnis zwischen der Arbeiterklasse als zentrale Kraft in diesem Bündnis mit den sogenannten nicht monopolistischen Schichten. Und darunter ja werden Teile des Kleinbürgertums gezählt, ne, wie auch schon gesagt, so kleine Gewerbetreibende, kleine Selbstständige, kleine Unternehmer, Handwerker, in einigen Kampffeldern aber auch durchaus Bündnisse mit Teilen der kleineren und mittleren Bourgeoisie. Genau, und das Ziel ist da sozusagen mit diesem Bündnis vor allem die Macht der Monopolherrschaft zurückzudrängen. Aber natürlich ist es ja so, dass also auch zwischen diesen Schichten oder Klassen, also zwischen der Arbeiterklasse und den kleinbürgerlichen Schichten, ja natürlich Interessenwidersprüche bestehen. Also trotz Gemeinsamkeiten vielleicht in einzelnen Fragen, also vielleicht beim Thema Frieden, Friedenspolitik oder Antifaschismus, gibt es ja trotzdem sehr handfeste ökonomische Interessenwidersprüche. Also wenn zum Beispiel die Arbeiterklasse Interesse daran hat, einen höheren Lohn durchzusetzen oder soziale Verbesserungen, während kleinbürgerliche Schichten natürlich daran kein Interesse haben aufgrund ihrer Profitinteressen. Genau, trotzdem sagt die DKP, dass diese Klassenwidersprüche zwar offen angesprochen werden müssen, aber diese Bündnisse nicht dadurch grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und da die Frage aber trotzdem, also wie will die DKP denn aber trotzdem vermeiden, dass in so einem Klassenbündnis nicht die Interessen der Arbeiterklasse eigentlich verwässert werden, angesichts dieser ja sehr widersprüchlichen Klasseninteressen? Ich würde gerne mit einem relativ konkreten betrieblichen Beispiel antworten, weil ich glaube, das macht es fassbar. Ihr habt Ende 2023, Anfang 2024 das neue Postgesetz mitbekommen. Es geht um eine Verringerung der Abdeckung, vor allem Postfilialen werden geschlossen, eine Verlangsamung der Zustellung, also Briefe dürfen doppelt bis dreifach so lange dauern. Ländliche Regionen werden abgehängt, die Arbeit für die Zusteller unendlich verdichtet und wer eine beliebige Zeitung aufschlägt, wird bemerken, dass die Berichte über, wir haben wochenlang keine Post bekommen, eigentlich überall zu finden sind. In den Städten werden die Postfilialen durch Partnerfilialen ersetzt. Das heißt, kleine Selbstständige kriegen einen gelben Beistelltisch und einen absolut ekligen Knebelvertrag vorgesetzt, kriegen ein bisschen extra Geld und dürfen dafür ihren Kioskbetrieb de facto aufgeben, weil sie dauerhaft mit anderer Arbeit und Postdienstleistungen sozusagen beschäftigt werden. Häufig führt das dann dazu, dass die Versorgung noch schlechter wird, weil die Partnerfilialen wechseln alle drei Tage. Hier haben wir angesetzt. Wir haben aus dem Betrieb heraus, klar, die Arbeiterklasse als Kern, versucht, die ländliche Bevölkerung, kleine Selbstständige und sogar kleine und mittlere Unternehmen, vor allem im ländlichen Raum, durchaus auch in den Randgebieten der Städte als Bündnispartner zu gewinnen. Und wir nennen das die direkten Reserven. Wir machen da einen Unterschied zwischen direkten und indirekten Reserven. Kleine Selbstständige, das heißt Leute, die im Wesentlichen selbst noch mitarbeiten. Das ist für Marx im Kapitalband 1 der wesentliche Unterschied zwischen kleinen Selbstständigen, die selber noch kleine Warenproduzenten sind, und wenn auch kleinen Unternehmern, also das, was man in der verfälschenden bürgerlichen Statistik als KMU nennt, die da die Unterschiede verwischen, die und selbst größere bis hin zu Monopolen sehen wir, wenn die Widersprüche haben, zu unserem konkret zu bekämpfenden Monopol als indirekte Reserven. wie macht man das konkret? Im Betrieb fängt man an mit Aktionen Dienst nach Vorschrift. Das heißt, die Kollegen achten auf ihre Arbeitssicherheit, die Kollegen lassen sich nicht in indirekte Steuerung einbeziehen, die Kollegen nutzen sämtliche rechtlichen Möglichkeiten, die sie haben. Sie schützen vor allem diejenigen, die durch unständige Arbeitsverträge oder sogar mit dem Aufenthaltsrecht schlechter gestellt werden, organisieren sich und versuchen, Rückstellungen oder Rückstände zu schaffen, indem sie sich an die, ich sag mal, im ersten Schritt an die ihre Arbeitsrechte halten. Zur taktischen Führung gehört es, dass die Partei dafür sorgen muss, dass die Organisation der Arbeiter verbessert wird. Das heißt, dass aus solchen häufig spontanen Aktionsformen, die im Rahmen von Teams passieren, dass daraus gewerkschaftliche Aktionsformen werden, dass man mit solchen Aktionsformen und mit deren Auswertung im Rahmen der Gewerkschaft dafür sorgt, dass die Gewerkschaften auf links gedreht werden, dass sie anerkennen, dass da ein Kampf stattfindet und nicht mehr immer nur sagen, naja, macht individuell Dienst nach Vorschrift und dann wird das alles schon. Zur taktischen Führung durch die Partei gehört auch die Aufklärung. Also woran liegt es eigentlich, dass uns die Arbeitsbedingungen immer verschlechtert werden? Welche Monopolinteressen, welche Kapitalinteressen stehen dahinter? Und dann fangen wir an, die Kolleginnen und Kollegen in die Bündnisarbeit mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben durchaus Kollegen, das ist jetzt schwierig, weil man darf natürlich nicht sagen, dass wir dazu aufgefordert haben. Insofern haben wir da natürlich auch nicht dazu aufgefordert, weil das wäre ja ein Bummelstreik. Dazu darf man nicht auffordern, das wäre verboten. Und man darf natürlich auch nicht dazu auffordern, dass die Kollegen kleine Zettelchen drucken, auf denen die Telefonnummer der Bundesnetzagentur steht, auf der sich die Kunden bitte beschweren sollen, wenn sie schon wieder keine Post bekommen haben. Weil das wäre ja in der Öffentlichkeit agitieren gegen das eigene Unternehmen. Das haben wir deswegen natürlich auch nicht getan, weil es ist ja verboten. Aber in dem Moment wird die gesamte Bevölkerung, die in einem bestimmten Gebiet wohnt, zu unserer direkten Reserve. Schaffen wir es, die Organisationsform so zu erhöhen, werden kleine Selbstständige, die in einem Gebiet wohnen, werden die Anwohner in einem Gebiet zu direkten Reserven des Kampfes der Arbeiterklasse und über Kommunalpolitik kann ich das Monopol von einer zweiten Seite aus angreifen. Wird das gesteigert, diese Kampfform, kann ich lokale Initiativen aufbauen, die dafür sorgen, dass hier demokratisch für unser Stadtviertel, für unser Dorf sichergestellt wird, dass wann und wie wir die Post bekommen. Damit wird im Betriebsverfassungsgesetz heißt es Direktionsrecht, also in die Kapitalmacht schon eingegriffen. Und das alles muss die Partei steigern zur Forderung. Das nennt man dann eine antimonopolistische Alternative zur Forderung der Verstaatlichung der Post bei demokratischer Kontrolle. Das ist, wie wir uns vorstellen, an einem ganz konkreten betrieblichen Beispiel, wie das Zusammenwirken der verschiedenen Bündnispartner im Rahmen der antimonopolistischen Strategie ist. Wir können nur durch unsere politische ideologische Arbeit, nur dadurch, dass wir die Eigenständigkeit der Arbeiterklasse, nämlich mit dem Ziel Sozialismus und der Bildungsarbeit und der zentralen Rolle der Arbeiterklasse in all diesen Kämpfen, dadurch können wir sicherstellen, dass die Arbeiterklasse ihre Interessen nicht verrät. An diesem Beispiel tut sie das auch an keiner Stelle und die anderen sozusagen zu uns herangezogen werden. Das ist bei Lenin diskutiert als Hegemonie der Arbeiterklasse in der demokratischen Bewegung oder in der revolutionären Bewegung. Ich meine, dass das der einzige Weg ist, nämlich das in praktischer Politik zu ermöglichen, wozu natürlich die politische Arbeit, die Bildungsarbeit der Partei gehört. Aber ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was man beschließen könnte oder einen abstrakten Schutzschirm gegen das Abgleiten in Opportunismus. Weil das sind natürlich Reformkämpfe, die wir führen, die haben einen Doppelcharakter und nichts auf der Welt wird uns dafür schützen, diesen Doppelcharakter immer wieder auch am eigenen Leib zu erfahren und immer wieder auch die negativen Folgen bekämpfen zu müssen. Ja, danke, Tim, auf jeden Fall. Ich denke, es ist sehr spannend, sich das anzuhören, was du über den Kampf bei der Post sagst. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen, sehr, sehr wichtiges Monopol, wo der Kampf geführt werden muss von Kommunisten. Das ist keine Frage. Ich glaube aber, dass, wenn man das so ins Detail geht, dann ein bisschen vielleicht, sage ich mal, davon abkommt, was da die wesentlichen Fragen dahinter sind, die ich zumindest relevant finde, da zu diskutieren. Also es gibt zwei Sachen vielleicht dabei. vielleicht können wir da später noch drauf kommen, auf das eine, nämlich du sprichst immer von diesem Doppelcharakter der Reform, ne, integratives Moment und fortschrittsweisendes Moment oder so. Ich weiß nicht genau, wie du das in die zweite Seite nennst. Und hast ganz konkret ja gesagt, in dem Kampf in der Post ist eigentlich die Forderung, die Verstaatlichung unter Arbeiterkontrolle. Ja. Da würde ich sehr gerne ein bisschen länger drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit noch haben. Bevor wir das tun, würde ich gerne den zweiten Punkt klar machen. Das, was ihr als antimonopolistisches Bündnis versteht. Und auf einen wesentlichen Punkt hinweisen. Meiner Erfahrung nach in der DKP damals, aber auch alles, was ich bis heute lese, gibt es bei euch keine ganz saubere Unterscheidung zwischen Kleinbürgern und kleiner Bourgeoisie oder kleinen mittleren Unternehmen. Du hast jetzt eine Unterscheidungsmerkmal gemacht, das finde ich sehr richtig, zu sagen, kleine Selbstständige, Kleinbürger, ja, sind diejenigen, die noch mitarbeiten müssen. Ich würde das erweitern, zu sagen, Kleinbürger sind diejenigen, die nicht nur mitarbeiten müssen, sondern die auch nicht in der Lage sind, Kapital zu akkumulieren. Also die, deren Output, selbst wenn sie ein paar Mitarbeiter haben, immer so gering ist, den Profit, den sie machen, dass sie nicht in der Lage sind, den zu investieren oder sowas, sondern einfach direkt wieder reinstecken müssen, um das Gleiche wieder zu wiederholen, wieder aufrechtzuerhalten. Dass das wesentlich ist für die Unterscheidung zwischen Kleinbürger und kleiner und mittlerer Bourgeoisie. Also der eine ist, arbeitet selbst noch mit, muss das auch tun, kann nicht von der Arbeit anderer einfach leben und ist sowieso eigentlich immer an dem Punkt, einfach nur zu wiederholen und kann jetzt nicht einen neuen Laden aufmachen, noch größer werden und so weiter und so fort. Das ist eine sehr dynamische Situation, in der sich Kleinbürger befinden. Einige schaffen es nämlich dann irgendwann mehr zu verdienen und irgendwann zu Kapitalisten zu werden und andere sinken in die Arbeiterklasse ab, müssen ihren Laden Insolvenz anmelden und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall eine sehr dynamische Situation. So, das ist aber, da ist eine strenge Grenze zum kleinen und mittleren Unternehmen. Das sind nämlich diejenigen, die Teil der Kapitalistenklasse sind. Teil derjenigen, die Kapital akkumulieren, die von der Ausbeutung im Wesentlichen leben, die selbst nicht mehr mitarbeiten müssten, machen sie meistens noch, natürlich, weil jeder Mensch irgendwie auch noch was macht, sage ich mal. Das ist schon anders jetzt bei den Aktionären, die dann irgendwie auch irgendwann gar nichts mehr machen, aber so ein Familienunternehmen, kleiner Familienunternehmer, der wird noch mitarbeiten, aber er kann im Wesentlichen von der Ausbeutung leben und akkumuliert und investiert und wächst oder schrumpft auch mal, kann auch passieren. Ist klar, aber er ist Teil der Bourgeoisie, Teil der Kapitalistenklasse. Und ihr macht diese Leute jetzt, sagst du ja, zu einer indirekten Reserve. In eurem Parteiprogramm steht ziemlich eindeutig, dass auf der einen Seite die Multimillionäre und die Monopolisten stehen und auf der anderen Seite kleine und mittlere Unternehmer und die ganzen anderen Teile des Volkes, also Kleinbürger, Arbeiterklasse und so weiter. Und ihr zieht da die Trennlinie, obwohl die Trennlinie des Widerspruchs in dieser Gesellschaft ja zwischen Kapital und Arbeit ist, zwischen der gesamten Kapitalistenklasse und der gesamten Arbeiterklasse. Und das ist schon ein riesiges Problem, weil ihr damit ja aufmacht, man kann mit diesen Teilen in ein Bündnis gehen, mit Teilen der Bourgeoisie, die den Interessen der Arbeiterklasse feindlich gegenüberstehen. Auch die kleinen und mittleren Unternehmen stehen den Interessen der Arbeiterklasse immer feindlich gegenüber. Es gibt nie den Moment, wo sie das nicht tun. Wenn sie dann zusammenarbeiten, sollte es überhaupt zu so einem antimonopolistischen Bündnis kommen, dann tun sie das, weil sie am Ende sich erhoffen, ihr eigenes Kapital zu stärken, aber sie sind jederzeit bereit, die Arbeiterklasse ans Messer zu liefern und werden das auch tun. Unbedingt werden sie das tun, bevor es zur Revolution kommt, weil klar ist, dass sie die nicht auf keinen Fall haben wollen. Ja, also es gibt ja sowas wie objektive Klasseninteressen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse und das sind nicht einfach die Monopolisten als Klasse, sondern es ist die gesamte Kapitalistenklasse. Auch wenn die Monopolisten natürlich ein besonderes Gewicht haben darin. Ja, das wollte ich nochmal deutlich machen und finde das einen sehr zentralen Punkt in dieser Frage der Strategie. Ich glaube auch, dass das ein sehr zentraler Punkt ist. Da geht es ja auch um klassenanalytische Fragen und Einschätzungen. Deswegen fände ich es wichtig, wenn du da noch mal drauf reagierst und eingehst. Ja. In der Frage, wie schätzen wir die derzeitige Klassensituation ein, ist, glaube ich, auch ein zentraler Streitpunkt, weil ich meine, dass das rein empirisch nicht hält, was Jakob gerade vorgetragen hat. Also wir haben irgendwas bei 5,4 Millionen Unternehmen in der Bundesrepublik. Davon sind 3,9 Millionen Selbstständige. Davon sind wiederum über 50%, nämlich 54,5% Solo-Selbstständige, also Leute, die direkt abhängig sind von den Monopolen. 33% von diesen 3,9 Millionen, also 1,2, 1,3 Millionen, haben zwischen 2 und 10 Beschäftigten. Die Leute, die Solo-Selbstständige sind, haben, also die Leute, die ohne Beschäftigte arbeiten, haben ein durchschnittliches, also ein mittleres Einkommen von 1.646 Euro. Damit aber haben sie deutlich weniger als ein Arbeiter im Großbetrieb mit Tarifvertrag. Und selbst die Leute, die Beschäftigte haben, gehen mit 4.020 Euro immer noch mit etwas deutlich unterhalb dessen nach Hause, was beispielsweise ein VW-Arbeiter verdient. Insofern meine ich, den Unterschied zwischen diesen Leuten und den Konzernspitzen nicht zu sehen, weil spätestens ab den Leuten, die 2 bis 10 Beschäftigte haben, die haben einen Anteil am Waren oder die akkumulieren, wenn auch in sehr bescheidenem Umfang, Kapital. Die haben natürlich, da stimme ich dir völlig zu, ein antagonistisches Verhältnis zu ihren 2 bis 10 Beschäftigten. Aber im Verhältnis zu den Monopolen, ich habe nochmal eine Zahl, das ist übrigens alles aus dem Jürgen Leibiger Eigentum im 21. Jahrhundert, ist aus dem Jahr 2022. Aktuellere Zahlen habe ich leider nicht gefunden, aber es müssten, ich glaube, es sind mit die aktuellsten, die man so finden kann. 160.000 kleinere und mittlere Unternehmen stehen in direkter Abhängigkeit von den Monopolen, und zwar durch Beherrschungsverträge. Also entweder wird dort die Aktienmehrheit eines kleinen und mittleren Unternehmens direkt von einem Monopol gehalten, oder sie werden durch Beherrschungsverträge direkt kontrolliert. Im Rahmen dessen, dass das Monopol mehr ist als nur eine besonders große Ansammlung von Kapital, sondern ein Produktionsverhältnis, was deutlich mehr umfasst, unter anderem die Unterordnung einzelner Kapitalisten unter besondere Große, nämlich ganz konkret 54,5% von 3,9 Millionen, also die Unterordnung mehrerer Millionen Menschen in der Bundesrepublik, die an sich sozusagen von der Selbstausbeutung leben. Diese Unterordnung nicht zu sehen, 160.000 kleine und mittlere Unternehmen, die direkt beherrscht werden, nicht zu sehen, heißt zu ignorieren, dass das Monopol qualitativ etwas anderes ist als nur ein besonders großes Kapital unter den Bedingungen des Kapitalismus der freien Konkurrenz. Deswegen finde ich es wichtig, historisch konkret zu bleiben, und bin deswegen auch so ins Detail gegangen, weil wenn wir uns detailliert diese Kämpfe ansehen, dann müssen wir nicht abstrakt über irgendwelche, ich sag mal, Widersprüche reden, die vielleicht mal auftauchen, um die man sich dann kümmern muss, wenn sie dann mal auftauchen, sondern kann anhand dieser ganz konkreten Kämpfe sehen, was sind direkte und was sind indirekte Reserven und wie kann und muss die Partei sie nutzen. Und nur wenn wir uns diesen Widersprüchen stellen, kann die Partei auch die Avantgarde-Funktion ausfüllen. Ja, Jakob, du kannst hier reagieren, aber genau. Ja, ich mach's kurz drauf. Genau. Versuch's kurz zu machen. Also, ich denke, Tim, du hast mich nicht ein bisschen missverstanden auf jeden Fall. In dem Sinne, dass ich ja genau diese Menge an Leuten, die du geschildert hast, diejenigen kleinen Bürger, die und so 2 bis 10 Angestellte haben, das ist für mich nicht kleines Kapital. Es ist auch möglich, dass da irgendwie die Profitraten so hoch sind in irgendeiner Branche, dass da jemand sitzt, der mit 5 Mitarbeitern richtig Geld macht und der selbst nicht mehr arbeiten muss. Okay, dann ist er kleiner Kapitalist. Alles klar. Aber der Unterschied beginnt doch wirklich da, profitierst du von dieser Gesellschaft, von der Ausbeutung, die Grundlage dieser Gesellschaft ist, maßgeblich, brauchst nicht mehr selbst arbeiten oder profitierst du davon nicht und kannst du diesen Profit, den du machst, einsetzen, um noch mehr Geld zu machen und Kapital zu akkumulieren. Also diese Unterscheidungsgrenze, da hast du jetzt nicht widersprochen, dass es die gibt. Ich würde sagen, sie ist das entscheidende Merkmal, worin sich das Klasseninteresse dann jeweils widerspiegelt. Und zwar nicht, und das will ich betonen, weil ich sagen würde, die Kleinbürger haben, die also nicht akkumulieren und selbst noch mitarbeiten müssen, auf einmal Arbeiterinteresse, Interessen, ja. Also die haben nicht die Situation wie die Arbeiterklasse. Sie sind, haben noch ihre eigenen Produktionsmittel und so weiter. Aber deshalb spricht man bei ihnen ja wirklich von einer schwankenden Schicht zwischen Kapitalistenklasse und Proletariat. Warum? Weil sie stehen eigentlich auf dem Boden der kapitalistischen Verhältnisse. Sie wollen ihr Privateigentum behalten, ihre Produktionsmittel weiter in Gang setzen. Das heißt, bei einem kleinen Ladenbesitzer sein Laden und sein Lager und ich weiß nicht was. Bei einem kleinen Bauern natürlich sein Acker und so weiter. Gibt es ja jetzt verschiedene Formen. Es kann bei manchen sein, seine Softwareausstattung, mit der er irgendwelche Sachen produziert und so weiter. Das ist alles möglich. Das wollen sie behalten. Also das ist schon der stärkere Faktor insgesamt. Aber ihre Lebenslage, hast du ja auch geschildert, ist manchmal so schlecht, dass sie drohen, in die Arbeiterklasse abzurutschen oder tatsächlich auch abrutschen. Viele. Ich kenne selbst viele Beispiele von Leuten. Das ist ein gesellschaftliches Phänomen von Leuten, die versucht haben, mal einen Laden aufzumachen und wieder Arbeiter in die Arbeiterklasse abrutschen, wieder lohnabhängig werden. Ne? Und in dem Moment sich ihre Interessen wieder mit der Arbeiterklasse angleichen, auch wenn sie das subjektiv vielleicht nicht so wahrnehmen, ne? Individuell nicht so wahrnehmen. Aber diese Unterscheidung ist schon entscheidend, weil das, was du als Abhängigkeit von kleinen Unternehmen, von dem Monopol bezeichnest, da muss man ja mal genau reingucken, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, Abhängigkeit. Die sind ja nicht abhängig einfach so, weil sie spüren das als Unterdrückung oder sowas, sondern diese Monopole heutzutage, die sind die alles beherrschende Unternehmen, sag ich mal, in dem Sinne, dass ohne sie diese Wirtschaft nicht mehr funktionieren würde. Und das wissen auch, das weiß auch jeder Kleinunternehmer und jeder mittlere Unternehmer weiß das. Das heißt, die Abhängigkeit ist einerseits natürlich irgendwie eine Schmach für ihn und nervt ihn, weil die Monopole ihm die Preise bestimmen. Andererseits weiß er ganz genau, da kriege ich mein Geld raus, wenn ich an die Monopole verkaufe. Und ich will die Verträge unbedingt aufrechterhalten, die ich mit denen habe. Irgendwelche Zuliefererbetriebe von Automobilindustrie, die wollen natürlich ihre Kunden behalten. Die haben nichts gegen das Monopol. Die haben nur insofern was gegen das Monopol, wenn es zu arg die Preise bestimmt oder wenn es zu doll die Sachen einschränkt. Aber das ist ja ein gegenseitiges Verhältnis. Das ist ein gegenseitiges Verhältnis, wo der eine stärker ist als der andere, aber wo beide sagen, naja, am Ende des Tages, wir brauchen uns gegenseitig, Leute, weil was wir auf jeden Fall nicht wollen, ist, dass die Arbeiter auf die Idee kommen, uns zu enteignen und uns die Produktionsmittel wegzunehmen. Und da ist der Unterschied. Und deshalb kann kleine und mittlere Unternehmen, so soll sie protestieren und tun, als würde ihnen jetzt hier in der Gesellschaft mal was nicht gefallen, nicht auf der Seite der Arbeiterklasse stehen. Da geht es jetzt nicht um individuelle Fälle, sondern um sie als Teil der Bourgeoisie, als Teil einer Klasse, die das Interesse hat, die Aufrechterhaltung der Ausbeutung, die Aufrechterhaltung der Unterdrückung. Und da ist zwischen Monopol und kleinen Unternehmer kein Unterschied. Sie wollen das beide unbedingt. Nur sie wollen, natürlich will der kleine Unternehmer dem großen Monopol ein bisschen Schutz vor dem großen Monopol haben und das große Monopol will ein bisschen stärker dem kleinen Unternehmer auch noch ein bisschen Profit wegnehmen. Aber das ist nicht dasselbe, das ist nicht derselbe Widerspruch wie zwischen Kapital und Arbeit. Sorry, ist doch länger geworden. Ja, das ist gut. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wie er die Rolle einschätzt der jeweiligen kleinbürgerlichen Schichten, kleines, mittleres Kapital oder Bourgeoisie. Deswegen, Tim, kannst du ruhig gerne auch noch ein bisschen ausführlich darauf eingehen. Ich glaube, das ist schon relevant. Mir fehlen in Jakobs Darstellung zwei Punkte. Das erste ist, die Abhängigkeit der Kleinunternehmen von den Monopolen besteht nicht nur darin, dass sie von denen ihre Profite kriegen, sondern auch darin, dass die Monopole der Grund sind für das Abrutschen. Und spätestens dann haben sie einen Widerspruch zum Monopolkapital. Und es ist nicht nur so, als ob sie so tun, sondern dieser Widerspruch ist real. Also wer sich bei der Corona, unter Bedingungen der Corona-Pandemie, die kleinen Selbstständigen oder die Restaurantbesitzer angesehen hat, oder wer die Bauernproteste verfolgt hat, der sieht, dass diese Kleinunternehmer, dieser kleinen Eigentümer massiv in Widerspruch geraten zu den Monopolen und zur Politik des staatsmonopolistischen Kapitalismus. Insofern, diese Leute haben real was gegen das Monopol und zwar einen ganz direkten materiellen Widerspruch. Ich meine, dass der Punkt, den Jakob jetzt mehrmals gemacht hat, nämlich sie haben als Kleinkapitalisten ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Kapitalismus, also von Ausbeutung und Unterdrückung, bis zu dem Punkt stimmt, an dem ihnen die Unvermeidlichkeit ihres eigenen Untergangs augenscheinlich vor Augen steht. Ich möchte das an dem Beispiel machen. Wir befinden uns im 100. Jahr der Bolschewisierung der kommunistischen Parteien. Eine der zentralen Frage dort auch schon, die Bündnisfrage. Das Bauernhilfsprogramm von 1927, geschrieben am Vorabend der ersten großen Agrarkrise, die mit dazu geführt hat, dass die dass der Schwarze Freitag 1929 so richtig reingehauen hat. Und die KPD sagt, und Thälmann formuliert das im Jahr 1927 ganz explizit, gerade die Bauern, auch die größeren, also damals haben sie unterschieden zwischen kleinen, Mittel- und Großbauern, gerade die Mittelbauern, teilweise sogar die Großbauern, sehen, dass ihr Untergang notwendig ist, in dem Moment, in dem die Monopole jetzt noch ein Stück weiter an der Preisschraube drehen. Die Monopole sehen die Chance, an der Preisschraube zu drehen, machen das, weil sie große Kapitalisten sind und weil sie das nämlich können. Und in dem Moment waren auch diese Leute ansprechbar und tatsächlich gab es entsprechende Kämpfe in den ländlichen Gebieten. Das kann man in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung nachsehen, bis hin zu Streiks gegen die Abnahme oder das Abliefern von bestimmten Getreidesorten und so weiter. Auch ein Aufschwung der Genossenschaftsbewegung, das heißt durchaus der Versuch im ländlichen Raum, Gegenmacht und Gegenbewegungen zu schaffen. Wie wir alle historisch wissen, nicht stark genug, um 33 zu verhindern, aber doch in einem Maß, das damals neu und das wichtig war. Das zeigt ganz konkret und ganz historisch, der Widerspruch zwischen den Kleinunternehmen und den Monopolen kann und wird das gesetzmäßig auch den Widerspruch zwischen den Kleinunternehmen und den Arbeitern in diesen Unternehmen überlagern. Ihr habt vorhin, ich glaube, Paddy war es, auch die Friedensfrage, die Frage Antifa, auch in diesen politischen Fragen ist das der Fall. Ich habe das Beispiel der Post genannt, auch in diesem konkreten Fall ist das der Fall. Und ich meine, da ist ein Unterschied auf einer fast philosophischen Ebene. Auf der Ebene konkreter Politik sehen wir immer wieder und können aus den Gesetzmäßigkeiten des Monopolkapitalismus herleiten, dass der Widerspruch zwischen den Monopolen und den kleinen Unternehmern immer wieder den Widerspruch zwischen Arbeiterklasse und Kleinkapital überlagert und teilweise sogar wichtiger wird. Spätestens dann, und das ist dann der letzte Punkt, da wir jetzt hier fast alle in Hamburg sitzen, besorgt euch mal das Werftenprogramm der DKP von Ende der 70er, Anfang der 80er. Als rund um die Werften die ganzen Kleinunternehmen gestorben sind, die als Zulieferer für die Werften gegolten haben, hat die DKP gesagt, naja, unsere Perspektive ist die Verstaatlichung bei demokratischer Kontrolle der Werften. Und sie hat die Arbeiter in den Kleinbetrieben, die sonst ja aufgerieben worden wären, die klare Kampforientierung und die klare Kampfperspektive gegeben, sorgt dafür, dass ihr an den Betrieb angeschlossen werdet, damit er gleich mitverstaatlicht wird. Weil das ist die einzige Perspektive, nämlich von uns aus das Weiterführen der ohnehin objektiv notwendigen Vergesellschaftung der Produktion hin zum Sozialismus, den wir haben. Das würde ja eine sozialistische Regierung letztlich auch machen und die antimonopolistische Alternative sagt lediglich, lass es uns als Kampfziel setzen, damit den Leuten jetzt schon die Notwendigkeit dessen bewusst wird. Also ich glaube, über allein schon diesen Aspekt könnte man fast 2 Stunden im Podcast machen. Wir werden euch am Ende dieser Folge noch die Möglichkeit geben, so ein Schlussstatement zu machen, wo man vielleicht auch ein paar Sachen, die jetzt liegen bleiben, aufgreifen kann. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Ich muss jetzt leider trotzdem mal einen moderativen Bruch wagen, weil wir auch ein bisschen vorankommen müssen. Ich hätte noch eine Frage, die auch auf die AMS, die antimonopolistische Strategie, also das ist die Abkürzung, zielt. Ich bin bei der Vorbereitung manchmal auf das Argument gestoßen und da würde ich noch um ein kurzes Statement bitten, dass selbst wenn man dieser Strategie anhängt oder mit ihr sympathisiert, dass man sehen muss, dass das Ganze ja in den späten 60ern oder 70er Jahren eigentlich ihren Ursprung hat und dass das Ganze, die ganze Theorieentwicklung eigentlich vor dem Hintergrund einer völlig anderen historischen Situation entstanden ist, also einer relativ stärkeren Arbeiterbewegung, einer anderen Sozialdemokratie, was die Frage der Bündnisse ja irgendwie tangiert, auch einer ganz anderen gesellschaftlichen Stimmung, aber auch anderen Wachstumsraten, wobei das seit den 70ern ja auch schon eigentlich nicht mehr stimmt irgendwann an der Stelle. Deswegen, was sagst du eigentlich zu dem Argument, dass gerade unter heutigen Bedingungen wo es generell auch um den Spielraum für Reformen geht, ne, ist ja eine generelle Frage im Reformkämpfen, diese Theorie unrealistischer denn je ist, würde es nicht heute um ganz andere Fragen gehen, bei den marginalisierten kommunistischen, revolutionären, klassenkämpferischen Kräften, da ganz anders zu bündeln oder bewusste Kader auszubilden? So, da wollte ich nochmal nachhaken. Ich verweise auf mein Beispiel von der Post und meine, die antimonopolistische Strategie ist so aktuell wie nie. Gerade weil die Kommunisten derzeit schwach sind, gerade weil die Partei noch nicht die Anforderungen an eine kommunistische Partei erfüllt, gerade weil wir noch zu schwach in der Arbeiterklasse verankert sind, ist es jetzt nötig, nicht sich von der Klasse zu lösen und rauszuziehen aus den Widersprüchen in der Hoffnung, irgendwo möglichst frei von Opportunismus sein eigenes Brötchen backen zu können, sondern die Kommunisten müssen rein in die Kämpfe, müssen rein in die Widersprüche, wie sie vor der Arbeiterklasse jetzt stehen, um sich in der Klasse zu verankern. Wir werden ganz sicher das Verhältnis von antimonopolistischer Strategie und Friedensfrage als der derzeit relevantesten Frage und auf Perspektive ja auch alles entscheidenden Frage diskutieren müssen. Und haben da auf dem 26. Parteitag ja auch schon angesetzt. Ja, Jakob hat Tim nicht überzeugt. Ich glaube, ihr kennt meine Antwort. Ja, ich finde, das ist ja immer ein bisschen so, du implizierst ja so ein bisschen, als würden wir uns jetzt da aus den Widersprüchen rausziehen wollen oder ähnliches. Das ist natürlich ganz großer Quatsch, sage ich mal, weil, also ich nehme jetzt, dass du das auf uns gemünzt hast, ja, und zwar, weil wir natürlich unsere Hauptaufgabe verstehen, die Arbeiterklasse zu organisieren, ja, und sie für vorzubereiten auf den Kampf in der entscheidenden revolutionären Situation. Und das heißt, habe ich am Anfang in meinem Statement ja deutlich gemacht, es bedeutet, in jedem einzelnen Kampf die Leute zu organisieren, weil nur im Kampf die Leute die Erfahrung machen, die Arbeiter die Erfahrung machen, wo sie hin müssen und so weiter. Also, dass sie sehen können, es funktioniert nicht, der Kapitalismus funktioniert nicht. Insofern ist das, glaube ich, sozusagen Strohmann, den du da ein bisschen aufgebaut hast. Ich denke aber, was eindeutig ist und du hast es trotzdem aufrechterhalten, dass es nicht sein kann, dass wir Arbeitern, die bei einem kleinen Unternehmen angestellt sind, sagen, sie sollen mit ihrem Chef eigentlich okay sein erstmal, weil er ist ein antimonopolistischer Bündnispartner im Kampf gegen das Monopol. Es ist doch gerade so, dass in kleinen und mittleren Unternehmen die Ausbeutungsbedingungen besonders krass oft sind, gerade weil der Konkurrenzdruck durch das Monopol so groß ist, die Arbeiter besonders stark ausgebeutet werden. Und oder die Arbeitsbedingungen besonders schlecht sind oder ähnliches. Und deswegen ist es wirklich fatal in dieser Frage, auch in der Frage von der Post. Wie gesagt, ich stecke da jetzt nicht im ganz konkreten Kampf von dir drin, aber es nicht sein kann, dass wir auf einmal den Leuten sagen, nee, aber die Unternehmer, die hier profitieren von der Ausbeutung, können doch irgendwie eine gute Rolle spielen. Und das ist wirklich schon sehr fatal, weil es am Ende bedeutet, sich zu Anhängseln von ihnen zu machen, in einer gewissen Weise auch. Weil wer hat denn die Macht in diesem Staat? Ja, das sind die Unternehmer und nicht nur das Monopolkapital, sondern alle Unternehmer als Klasse, nämlich der Staat ist weiterhin der ideelle Gesamtkapitalist. Und wenn man jetzt in diesem Kampf dann so eine Forderung aufstellt, da wollte ich noch unbedingt gerne drauf eingehen, wie die Verstaatlichung unter Arbeiterkontrolle, dann ist das im Kern der Versuch, unter kapitalistischen Verhältnissen sozialistische Maßnahmen umzusetzen. Warum ist das ein Problem? Und zwar ist es deshalb ein Problem, weil es kann ja passieren. Es ist ja möglich, dass das passiert, dass ein Unternehmen verstaatlicht wird im Kapitalismus. Das passiert ständig. Ständig werden Unternehmen wieder verstaatlicht, rekommunalisiert und so weiter. Meistens dann, wenn es in der privaten Hand keine Profite mehr gibt. Und dann wird es gemacht. Aber wie wollt ihr denn den Leuten dann erklären, dass das jetzt dann falsch ist, sozusagen, wenn ihr eigentlich die Forderung aufgestellt habt, verstaatlicht und Arbeiterkontrolle, und dann wird es gemacht in einer Situation, in der es bedeutet, die Verluste wieder an die Arbeiterklasse abzuwälzen. Wie wollt ihr das da machen, den Leuten zu erklären, dass das jetzt nicht richtig ist? Und vor allen Dingen, dass das mit der Arbeiterkontrolle so eine Sache ist. Wie soll denn in einer Gesellschaft, wo wir sagen, der Besitz der Produktionsmittel macht die Macht, wie soll denn da Arbeiterkontrolle ernsthaft irgendwie stattfinden. Das ist völlig, das ist keine Lösung mit, keine Forderung, mit der wir die Leute hinterm Ofen hervorkommen, weil die ja wissen, dass sie in dieser Gesellschaft keine Macht haben. Oder man gibt ihnen damit die Illusion und irgendwann fallen sie mit dem Kopf auf den Boden und merken, scheiße, das war irgendwie alles, funktionierte nicht. Weil es gibt auch hunderttausende verschiedene Arbeiterkontrollkonzepte, die hier und da mal umgesetzt worden sind, die aber mit Arbeiterkontrolle natürlich nichts zu tun haben, die die Bourgeoisie einfach nutzt, um die Leute einzubinden und sie am dabei zu behalten, bei der Stange zu halten, sage ich mal. Also ja, ich denke, ihr verstrickt euch da in Widersprüchen, die nicht zu lösen sind. Wenn man annimmt, man kann einerseits mit Teilen der Kapitalistenklasse tatsächlich einen Schritt des Weges gehen und andererseits wirklich noch vor dem Sozialismus Forderungen nach Verstaatlichung, Vergesellschaftung und Arbeiterkontrolle in einem sinnvollen Maße umzusetzen. Kurze Anmerkung noch von mir. Tim, du hast jetzt die Möglichkeit, auf jeden Fall jetzt nochmal ausführlich darauf einzugehen. Ich würde dann aber danach dann zum nächsten Punkt kommen. Genau. Also zunächst, niemand wird Arbeitern im Kleinbetrieb sagen, sie sollen jetzt nett zu ihrem Chef sein. Dort läuft der Klassenkampf unenthemmt weiter. Und dort werden auch die entsprechenden Kämpfe ausgefochten. Was wir wollen mit der antimonopolistischen Strategie ist, Arbeiter im Kleinbetrieb können real und realistisch ihren Betrieb kaputt streiken. Dann haben sie nichts mehr. Oder sie schließen sich einer größeren antimonopolistischen Bewegung an und fordern, nachdem sie ihren Chef überwunden haben, die Produktionsmittel weiter genutzt werden können. Die antimonopolistische Strategie macht Letzteres im Rahmen antimonopolistischer Alternativen möglich. Das ist die konkrete Aussage. Da sozusagen ist kein Platz für, sie sollen okay sein. Wir haben einen Unterschied im Staatsbegriff. Ihr geht aus vom Begriff des ideellen Gesamtkapitalisten und ignoriert die Unterschiede, die mit dem Eintritt in die Phase des Imperialismus, also des Monopolkapitalismus im Staatsapparat sich ergeben. Damit, ich gehe mal davon aus, dass ihr damit die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus ablehnt. Wenngleich ich da nichts Explizites gefunden habe. Deswegen könntest du einmal nicken, wenn das richtig ist. Okay, brauchen wir länger, müssen wir länger diskutieren. Es war eine halbe Zustimmung, ne? Ja. Okay, aber sozusagen da ist eine Differenz. Auch ich halte den Begriff des ideellen Gesamtkapitalisten nach wie vor für richtig, mit dem Unterschied, dass die Kapitalistenklasse im Wesentlichen doch aus den Monopolen besteht und alle anderen von der Herrschaft dieser Klasse ausgeschlossen sind. Und im Begriff der Finanzoligarchie bei Lenin ist das nachzuvollziehen, dass das Lenins Position ist. Zur Frage von Übergangsforderungen und Staatsbetriebe. Selbst wenn eine Verstaatlichung unter kapitalistischen Bedingungen nicht die Arbeiterkontrolle herbeiführt, und das kann sie nicht. Also solange die kapitalistischen Bedingungen sozusagen bestehen bleiben, muss die Forderung nach demokratischer Kontrolle, ist die Forderung nach demokratischer Kontrolle unser Mittel, in der Verstaatlichungsforderung sicherzustellen, dass die Post nicht einfach wieder verstaatlicht wird, um für eine schnellere und reibungslosere Militarisierung zu sorgen oder die mit zusätzlichen Kontrollaufgaben zu versehen, um die Leute alle schneller für den Wehrdienst einziehen zu lassen. Daher sozusagen diese Mitforderung als Kontrolle für uns. Selbst wenn das nicht passiert unter kapitalistischen Bedingungen, und das ist die einzige wahrscheinliche Variante, bietet ein Staatsbetrieb häufig bessere Kampfbedingungen für die Arbeiterklasse, würde von uns also vermutlich gar nicht groß bekämpft werden. Und wenn sozusagen nur um nachzuweisen, dass hier Verluste sozialisiert werden. Und trotzdem würde man die verbesserten Kampfbedingungen dann gerne nehmen und ja auch häufig die größere Integrationsleistung rein monetär, die die Kapitalisten oder der bürgerliche Staat dann geben müssten. Ich meine, es ist zu einfach aus, die Leute haben demokratische Ansprüche, nur Illusionen zu machen. Wenn ich in ihnen das Verlangen wecke, über ihre eigenen Lebensbedingungen mitentscheiden zu dürfen, wenn ich die bürgerlichen Versprechungen davon ernst nehme und sage, lasst uns darum kämpfen, lasst uns das ernst meinen, lasst uns dafür demokratische Bedingungen schaffen, dann ist das eines der wesentlichen ich sag mal, Elemente wie das antimonopolistische Bündnis in ganz konkreten politischen Fragen, häufig ausgehend von den Betrieben unter der Leitung der Arbeiterklasse, zusammenkommt. Denn, und das ist sozusagen der Gegenbegriff zur reinen Fokussierung auf die Illusion, Ansprüche, die die Menschen sich erarbeiten, hinter die sie nicht mehr zurückfallen wollen, ist ein ganz wesentlicher Zugang zum Klassenbewusstsein. Wer hinter demokratischen Forderungen nur die Illusion sieht, der macht meines Erachtens einen linksradikalen Fehler. Und gerade Staatsbetriebe ermöglichen, dass wir da diese Forderungen aufstellen, diese Ansprüche bei den Leuten wecken und dass wir aus der objektiven Herrschaft der Monopole, die ja ohnehin jeden Bereich unseres Lebens bereits von vorne bis hinten planen und uns in deren Produktion einbeziehen, dann auch machen und jetzt wollen wir darüber bestimmen, was hier mit uns passiert. Das ist der, Demokratie, zur Frage der Demokratie betreffende Widerspruch dazu, der dann darin endet zu sagen, ja natürlich, eine wirkliche demokratische Kontrolle wird es erst geben, wenn das wieder die Arbeiter- und Bauerninspektion ist, die kontrolliert, wann wir unsere Post kriegen. Und dann haben wir DDR. Also, jetzt im übertragenen Sinne. Zwei Sätze zum staatsmonopolistischen Kapitalismus. Wenn es darum geht zu sagen, dass heute eine Verquickung zwischen Staat und Monopolkapital sehr viel enger ist als noch vor 100 Jahren, dann würde ich total zustimmen und sagen, ja, heute hat man die ganzen Lobbyisten und so weiter, die sitzen mit in der Regierung, schreiben die Anträge und so und solche Sachen. Also es gibt eine sehr viel engere Beziehung dazwischen. Aber der Unterschied ist schon, wie du gesagt hast, für uns, dass das nicht exklusiv ist. Also das heißt, das kleinen und mittleren Unternehmen, also die kleine und mittlere Bourgeoisie hat auch noch Einfluss im Staat in einem geringeren Maße als das Monopolkapital, aber alle brauchen sich gegenseitig, um sich gegen die Arbeiterklasse verteidigen zu können und deshalb sind sie auch alle im Staat vertreten. Das können die einen nicht ohne die anderen, weil die kleinen Unternehmen ja teilweise in Bereichen sind, in der das Monopolkapital gar keine Profite draus machen kann, weil es so spezielle Bereiche sind und so weiter. Okay, das wollte ich nur, also spezielle Branchen und so. Das wollte ich nur ganz kurz einwerfen. Das ist schon für uns ein sehr wesentlicher Unterschied, um die Grenze nicht zu verschieben zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie. Ich habe das überspitzt gemacht eben mit diesem Beispiel. Die Leute sollen ihren Unternehmer mit dem friedlich sein. Ich weiß, das war eine Überspitzung, aber es hat, glaube ich, sozusagen versucht, den Punkt zu machen, der sozusagen schwierig ist, dass man in diese Situation kommen kann. Und es geht uns unbedingt nicht darum, keine Reformforderung im Sinne auch von Ausweitung von demokratischen Rechten oder sowas zu machen. Das will ich nochmal betonen. Das ist aber was anderes, als zu fordern, dass ein Betrieb im Kapitalismus in den bürgerlichen Staat wieder aufgenommen wird, der selbst sozusagen das Instrument der herrschenden Klasse ist. Das ist eine andere Forderung, als zu sagen, wir sind bei der Post und gehen keinen Schritt zurück hinter Lohnabbau, Stellenabbau, Arbeitszeitausdehnung, Zersprengung des Unternehmens in kleine Einheiten, die nur dazu dienen, damit mehr Profit gemacht werden kann, die Leute besser ausgebeutet werden können, sich schlechter organisieren können, sondern wir würden so einen Kampf immer aus der Perspektive führen. Wir sind jetzt nicht bei der Post, leider, hoffentlich irgendwann, das gehe ich von aus, dass das so sein wird, aber immer aus der Perspektive, die Leute in eine breitere Kampffront zu bringen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man Forderungen aufstellen muss, die das ermöglichen. Aber das sind nicht Forderungen, die Illusionen befördern. Also nicht jede Forderung muss Illusionenbeförderung in diesen Staat, sondern man kann sagen, wir machen bei einer Lohnforderung zum Beispiel, natürlich sagt es, okay, als nächsten Schritt sozusagen fordern wir einen höheren Lohn und das bedeutet erstmal, ihr kriegt weiter Lohn und es ist nicht die Abschaffung des Lohnsystems. Natürlich, das ist es schon, ja. Aber das ist ja immer verknüpft bei uns und das ist, glaube ich, das Entscheidende, nicht mit zu sagen, die Reform an sich verbessert dann eure Bedingungen oder sowas, eure Kampfbedingungen oder sowas, sondern ihr müsst euch klar sein, es ist absolut nur übergangsweise, dass diese Forderung jetzt euch einen besseren Lebensstandard bringt oder sowas. Das Kapital kann es jederzeit zurückdrehen, weil solange das Kapital in dieser Gesellschaft herrscht, wird es nicht so sein, dass wir uns durchsetzen können, sondern wir müssen die Macht des Kapitals erst überwinden, erst stürzen, damit wir wirklich unsere Lebensbedingungen verbessern können. Das ist entscheidend. Also das heißt, so eine Forderung aufzustellen, die sagt, und ich will nicht ausschließen, dass es irgendwo Situationen geben kann, wo das Sinn macht. Ne? Das will ich auch gar nicht sagen. Das ist eine Frage dann der konkreten Taktik. Aber eine Forderung zu sagen, jetzt vor allen Dingen staatliche Kontrolle, Verstaatlichung unter Arbeiterkontrolle, du musst so viele Schleifen machen, um den Leuten zu erklären, wie das gemeint ist, dass das jetzt ja eigentlich gar nicht umsetzbar ist, sondern dass es erst in einem anderen System umsetzbar ist und so weiter. Viel besser ist es doch, sehr viel konkreter zu machen, die Forderungen, und zu sagen, nein, die Forderungen jetzt, kein Stellenabbau, keine Lohnkürzung, keine Zerschlagung des Unternehmens, dafür kämpfen wir. Und ob wir das durchgesetzt kriegen oder nicht, können wir nicht vorhersehen. Es kann sein, dass wir scheitern. Aber das Entscheidende dabei ist, dass wir unsere eigene Kampffront gestärkt haben, dass mehr Arbeiter mit einbezogen sind, dass wir es geschafft haben, unsere Kollegen davon zu überzeugen, dass sie diesen Kampf mitführen müssen und nicht einfach passieren lassen und das Gefühl haben, sie können gar nichts tun, Ohnmacht verspüren, sondern jeder kleinste Schritt in diese Richtung ist ein Gewinn. Und nicht, ob dann die Arbeiterkontrolle, die Verstaatlichung passiert oder nicht, oder die Lohnerhöhung passiert oder nicht, das ist das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, haben die Leute so gekämpft, dass sie ihre eigene Stärke begriffen haben, dass sie begriffen haben, sie können diesen Kampf führen und jetzt haben sie vielleicht nochmal verloren, aber den nächsten Kampf werden sie gewinnen, weil sie dann besser aufgestellt sind, weil sie besser erkannt haben, wo eigentlich ihre Schwächen waren, wo ihre Probleme waren. So, ich habe lange geredet, ich tut mir leid, ich wollte mich kurz halten. Alles gut, waren alles sehr wichtige Punkte. Tut mir leid, wir müssen halt aus Zeitgründen weitermachen, sorry. Aber wie gesagt, wir haben, oder ihr habt die Möglichkeit, nochmal am Ende im Schlussstatement auch auf Aspekte einzugehen, die jetzt vielleicht so ein bisschen zu kurz kommen. Wir müssen natürlich jetzt irgendwie ein bisschen filtern, ne, aus Zeitgründen. Genau, aber es wird schon öfter so das Thema Umgang mit Widersprüchen und wieder widersprüchlichem Bewusstsein, vor allem in der Bündnisarbeit, Bündnispolitik. Es ist ja so, dass bei der KP, also bei euch, dass ihr da sehr stark auch bei einer Bündnispolitik oder allgemeinerer Arbeit ja sehr viel, sehr großen Wert legt auf programmatische und ideologische Klarheit. Aber es scheint zumindest von außen so zu sein, als wenn das auch dazu führen würde, dass ihr ja zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Bewegungen oder Organisationen und Strukturen, die da vielleicht abweichen von eurer Programmatik, da sehr schnell so außen vor lässt in eurer Bündnisarbeit. Und es ist ja auch so, dass ihr zum Beispiel auch die griechische kommunistische Partei ja durchaus als Vorbild nehmt, auch in ihrer strategischen Orientierung. Und das soll jetzt hier keine Debatte werden irgendwie über die griechischen Verhältnisse oder über die griechische kommunistische Partei, also die KKE. Und auch die KKE in Griechenland hat ja also große Verdienste vorzuweisen, ist eine kommunistische Partei mit einer großen Massenbasis, die auch sehr stark verankert ist in vielen Betrieben mit gewerkschaftlicher Arbeit, Betriebsarbeit. Aber auch da ist es so, dass zum Beispiel Kritiker der KKE vorwerfen, zum Beispiel auch in den 2010er Jahren, während den großen sozialen Kämpfen um die Finanzkrise, dass sie da sehr stark auf Abgrenzung gesetzt hat in ihrer Bündnispolitik. Und oder auch beim Thema Austeritätspolitik da, also beim Referendum zum Beispiel, was organisiert wurde in der Zeit, also jetzt bei aller Kritik an Syriza, aber es gab ja auch noch andere Akteure oder gab andere Akteure in der Zeit, wo dann die KKE sehr stark auf Abgrenzung gesetzt hat und eher auf eigene Aktionen. Und da gibt es so den Vorwurf, dass so eine Bündnispolitik, die ja sehr stark irgendwie auf Abgrenzung setzt und auf diese ideologische Klarheit auch die Gefahr birgt, dass angesichts von gewissen politischen Dynamiken man sich isoliert in solchen Situationen. Deswegen da vielleicht konkret die Frage an euch beide, aber erstmal an Jakob vielleicht. Wer sollen denn eure Bündnispartner sein eigentlich in Deutschland in eurer politischen Arbeit? Und wie ist euer Verhältnis eigentlich zu politischen Akteuren, die vielleicht in einigen Fragen wie eurem Imperialismusverständnis eure Position nicht teilen, aber in anderen Fragen, wie zum Beispiel bei der Friedensfrage, bei Klassenthemen oder auch bei der Palästina-Frage, da große Schnittmengen bestehen? Also wie ist da so euer Herangehen an solche Akteure? Okay, also ich denke, entscheidender Punkt ist schon, dass wir ein strategisches Verständnis von einem gesellschaftlichen Bündnis haben, so nennen wir das. Und das ist kein Organisationenbündnis, was wir anstreben, sondern ein Bündnis aus Klassen und Schichten der Bevölkerung. Ja, im wesentlichen Kern ist die Arbeiterklasse. Und natürlich kann es zu einem Bündnis mit gewissen kleinbürgerlichen Teilen kommen, die auch nur vorübergehend in der gemeinsamen Front vielleicht stehen, vielleicht dauerhaft ein bisschen länger, aber nicht in der Lage sind, jetzt selbstständig für die Revolution zu kämpfen. Aber im Kern, viel wichtiger als die Frage der kleinbürgerlichen Schichten ist, wo ich ja schon gesagt habe, wir leben in der Gesellschaft, wir haben übrigens eine eigene Klassenanalyse, die wir bald rausbringen werden, wo 80% in Deutschland der Arbeiterklasse zuzuordnen sind. Also da ist schon die Frage, über wen spricht man da eigentlich, wenn man darüber hinausgehen will. Also Kern unseres gesellschaftlichen Bündnisbegriffs ist die Arbeiterklasse. Aber wir haben die Situation, dass es halt nicht so ist, eine starke kommunistische Partei, wie in zum Beispiel in Griechenland, kann eigenständig Bewegungen initiieren oder aufgreifen und stärken und sowas, sondern sie entstehen spontan in Deutschland, ganz oft. Die Umweltbewegung, klassekämpferische, proletarische Frauenbewegung, all diese Bewegungen entstehen spontan und wir verstehen schon unser gesellschaftliches Bündnis so, dass wir auch in diese Bewegung reinwirken wollen und mit diesen Bewegungen eine Art Bündnis schaffen wollen. Das heißt nicht mit den Organisationen, die darin wirken im Wesentlichen, sondern mit den Menschen, die darin wirken und sagen, auch der Kampf für Umweltschutz und für zur Verhinderung des Klimawandels ist ein entscheidend wichtiger Kampf im Interesse der Arbeiterklasse und auch er verlangt notwendig die Überwindung des Kapitalismus, den Sturz der Kapitalistenklasse. Sonst ist der Klimawandel nicht aufzuhalten. Und genau diese Position versuchen wir in diese Bewegung reinzutragen. Und alle sind bereit, mit allen zusammenzuarbeiten, die sagen, ja, das ist ein vernünftiges Verständnis. Die müssen nicht Kommunisten sein. Die müssen nicht sagen, sie wollen die sozialistische Revolution. Aber sie müssen verstehen, dass dieser Kampf nur gegen das Kapital und nicht mit ihm geführt werden kann. Das ist die Voraussetzung, sage ich mal, die wir machen. Also wenn man das nicht erkennt, dann ist es sehr, sehr schwierig, natürlich eine gemeinsame Linie zu finden, gemeinsame Aktivitäten überhaupt zu entfalten, weil die einen wollen dahin gehen, die einen wollen zur SPD-Fraktion gehen und sie darum bitten, dass sie doch unbedingt jetzt mal die Klimaschutzmaßnahmen umsetzen. Das ist natürlich eine Politik, die nicht für uns nicht in Frage kommt, die auch nicht sinnvoll ist, weil wir wissen, dass sie nur auf Illusionen basiert und nicht in der Lage ist, wirklich zum Klimaschutz zu führen. Genau, also so verstehen wir unseren gesellschaftlichen Bündnisbegriff. Arbeiterklasse, Einheitsfront von unten und Wirkung in die Bewegung hinein. Und ich sehe da tatsächlich keinen Isolationismus oder wie man das nennt, also keine Abgrenzung, sondern im Gegenteil, wir versuchen ja eigentlich aus diesem engen Schema von Organisationsbündnissen auszubrechen, das nämlich sehr eng ist, seit Jahrzehnten immer nur einen ganz kleinen Teil umfasst hat an Organisationen, die dann zusammengesessen haben, die nicht offen war für Einzelpersonen, die nicht irgendwie sich jetzt einer Partei oder Organisation zugehörig gefühlt haben, sondern die dann einfach auf der Straße landen, die dann sich in Bewegungen aktivieren, aber kein Angebot kriegen, wie sie weitermachen können. Also wir brechen aus diesem Schema aus, würde ich sagen, versuchen das. Wir sind natürlich können nicht sagen, wir haben da jetzt schon jahrzehntelang Erfahrung mit, aber die ersten Erfahrungen, die wir damit haben, sind auch gut. Und das bedeutet zum Beispiel in der Palästina-Bewegung natürlich darauf zu orientieren, es haben sich super viele Leute politisiert im Rahmen dieser Bewegung jetzt seit dem Beginn des Genozids, des Kriegs in Palästina. Und haben gesucht danach, wo können sie selbst ihren Beitrag zu leisten. Und das ist für uns wirklich völlig unabhängig davon, ob der sich jetzt sonst Linkspartei wählt oder die SPD wählt oder die CDU wählt, ist völlig egal. Hauptsache, er hat ein Interesse, sich selbst zu aktivieren und zu sagen, ja, da gibt's welche, die sind verantwortlich, nämlich die sitzen hier in der Regierung, die sitzen in den Medien und so weiter und die müssen wir, und in den natürlich vor allen Dingen in den Unternehmen, in den Chefetagen und die sind unsere Gegner in dieser Bewegung, ja, oder die sind die Gegner der Bewegung. Ja, also ich denke, dass das erstmal unser Verhältnis ist. Das heißt nicht, dass es nicht im Einzelfall auch mal dazu kommen kann, dass wir mit Organisationen zusammenarbeiten. Das ist wirklich Ausnahmefälle und nicht unsere generelle Linie. Unsere generelle Linie ist zu versuchen, all diejenigen anzusprechen und ihnen Organisationsangebote zu schaffen, nicht in der kommunistischen Partei sofort und auch nicht unbedingt irgendwann, ja, sondern Massenangebote zu schaffen, in der die Leute sich betätigen können. Man muss dazu vielleicht eins sagen, das wäre mir schon wichtig vorauszuziehen. Wenn wir diesen Kampf auf der Straße und die sozialen Bewegungen angucken, das ist ein wichtiger Bestandteil der Politik. Aber der viel entscheidender oder viel weniger im Blickfeld sich befindende Teil ist der Kampf in den Betrieben und in den Gewerkschaften. Und das ist der Hauptkampf, der geführt werden muss. Und dort geht es im Normalfall nicht um verschiedene Organisationen, die dann miteinander in einem Bündnis sitzen, sondern da geht es darum, dass im Betrieb, es mag sein, dass es verschiedene Gewerkschaften gibt, aber auch da würde ich sagen, müssen wir über die Gewerkschaftsgrenzen hinaus versuchen, die Leute in eine gemeinsame Front zu bringen. Und unabhängig, ob sie jetzt, wenn sie nach Hause gehen, dann, wie gesagt, irgendwie zum SPD-Stammtisch gehen oder sowas, ist erstmal egal, solange sie bereit sind, den Kampf gegen ihren Chef da vernünftig zu führen und nicht auf faule Kompromisse einzulassen und irgendwie die versuchen, den Kampf eigentlich zu ersticken. Ja, genau. Also die Ebene ist viel wichtiger und da spielt diese Organisationsbündnisfrage, glaube ich, eine viel geringere Rolle, als das in den sozusagen in den spontanen Bewegungen auf der Straße passiert. Ja, danke dir, Jakob. Tim? Achso, darf ich gleich? Ich find's merkwürdig, zwischen den Leuten, die kämpfen wollen, und den Organisationen, in denen sie sich bisher organisiert haben, zu trennen oder zu unterscheiden. Vor allem, weil ja die Erfahrung zeigt, dass sich Menschen mit der Organisation, der sie angehören, häufig beschäftigen, lange ihr zugehören, häufig eine Verbindung damit haben. Und ich glaube, da geht man über einen Wider- oder bringt man Leute in einen Widerspruch, den ich innerhalb dieser Organisation zum politischen Kampf nutzen könnte. Und man vergibt sich diese Möglichkeit, diesen politischen Kampf über gemeinsame Bündniserfahrungen möglichst mit der gesamten Organisation zu forcieren. Ich möchte nur kurz darauf verweisen, weil ich glaube, das ist schlicht ein historischer Punkt, an dem wir uns dann auch trennen. Der 7. Weltkongress hat die Aktionseinheit von unten als alleinige Form verworfen und eine Aktionseinheit auf neue Art propagiert. Das müssten wir vielleicht mal über die Folgen und die Schlussfolgerungen des 7. Weltkongresses eine eigene Folge machen. Aber das Herangehen der Kommunisten seitdem ist, mit einem Thema voranzugehen und die Leute so in Aktionseinheiten zu bringen, dass sie gemeinsam dieses Thema bearbeiten, und zwar unabhängig davon, ob es nun Einzelpersonen sind oder ganze Organisationen, wobei es schon hilfreicher ist, ganze Organisationen mit zu sich heranzuholen, weil ich ja sonst auf Zufallskontakte angewiesen bin. Gerade wenn wir feststellen, dass wir noch nicht gut genug verankert sind, um wirklich an alle Teile, alle Volksschichten heranzukommen, vergebe ich mir sonst jede Menge mögliche Massenkontakte. Ich sehe gar nichts Schädliches darin, wenn eine Klimabewegung zur SPD-Fraktion geht und sagt, setz das mal um. Weil der Lernprozess wird ja sein, ach, die tun das gar nicht. Also warum sollte ich nicht mit diesen Leuten in dieser Klimabewegung zusammensitzen, zu sagen, okay, gut, ihr habt das jetzt, ne, wir haben uns in einem Bündnis zusammengeschlossen, wir sind jetzt gemeinsam zur SPD-Fraktion gegangen, wir haben festgestellt, ach, gucke mal, die bescheißen uns, die setzen das gar nicht um, dann lernen wir wohl gemeinsam was draus. Aber die Voraussetzung ist, dass ich diese Politik mit ihnen auch erstmal mitmache. Es muss klar sein, dass die Partei diese Politik da nicht mitziehen darf, und wir dürfen nicht plötzlich in unserer Parteizeitung schreiben, dass der Gang zur SPD-Fraktion jetzt der Spitzenpunkt der Entwicklung der Klimabewegung ist. Aber selbstverständlich gehört auch das Machen von Fehlern dazu, dass gerade in neuen sozialen Bewegungen, wo sich häufig nicht langjährig in der Arbeiterklasse vorgebildete Leute der politischen Bewegung nähern, dass diese Leute Fehler machen und falsche Vorstellungen haben. Und wenn man sich dann, deswegen kam ich auf sich aus den Widersprüchen herausziehen. Das ist eine konkrete Art und Weise, wie die Leute ihre Widersprüche durchmachen. Und wenn die Kommunisten dann nicht an ihrer Seite sind, dann lassen wir sie mit den Widersprüchen allein. Das halte ich für keine gute Idee. Sehr gut, dass du diesen Punkt nochmal angesprochen hast, weil er hätte natürlich schon zu Missverständnissen führen können. Gut, dass du das, wie gesagt, nochmal rausgeholt hast. Also es geht natürlich nicht darum, dass das nicht auch ein möglicher Moment sein kann, so einen Brief an den SPD-Abgeordneten zu schicken und so weiter. Und ich bin voll bei dir zu sagen, nee, wenn jemand denkt, das kann was bewirken, dann kann es nötig sein, mit ihm gemeinsam da durchzugehen und zu sagen, du siehst, es hat nichts bewirkt. Aber das Problem dahinter ist ja schon, also bei den Leuten, die das als einzige Ausdruck der Politik begreifen, Ja, und das haben wir viel, dass es Leute, also vor allen Dingen in den politischen Organisationen, die dann in so Bündnissen sitzen, das sind die Hauptmittel. Und zwar deshalb, weil man den ganzen Zirkus des bürgerlichen Parlaments als Hauptaktionsfläche, sage ich mal, sieht, als Hauptmittel, um überhaupt hier was in dieser Gesellschaft zu verändern. Und das ist das Problem. Also dieses Bewusstsein dahinter ist das Problem. Wenn jetzt irgendwie die Gewerkschaftsgruppe in der Post entscheidet, wir machen das, dann würde ich sagen, Leute, das bringt nichts, weil der wird dann auch nicht reagieren. Das ist ein Fehler, wenn ihr denkt, dass ihr da was bewirken könnt. Oder er reagiert und will euch einbinden, ja, pass auf. Aber klar, dann macht man die Erfahrung gemeinsam und danach wertet man es aus und stellt fest, okay, ja, vielleicht hat er doch recht gehabt, der Kommunist. Ja, in der Hoffnung, dass das so läuft. Natürlich läuft es auch nicht immer so, ist auch klar, ja. Ja, das war mir schon wichtig zu nennen. Was damit verbunden ist, das ist die Lehre Nummer 1 unserer Geschichte. Den Reformismus, die Sozialdemokratie nicht zu unterschätzen, sondern sie als die Gefahr wahrnehmen, die sie ist, nämlich eigentlich am Ende des Tages die größte Gefahr. Sie ist fester Bestandteil des bürgerlichen Systems, der herrschenden Klasse. Sie ist Ausdruck einer Herrschaftsmethode der Klasse, ja, der Reformismus. Und da mögen die Leute so viel nette Intention dahinter haben, wie sie wollen. Organisationen wie die SPD und die Linkspartei sind reformistische Organisationen, die die Arbeiterklasse vom Kampf ablenken möchten. Möchten heißt, die das tun, die es faktisch tun, deren Funktion es ist, das zu tun. Ja, egal, ob da ein Linksparteiler sitzt, der das ganz anders sieht und das eigentlich auch wirklich nicht machen will, diese Parteien werden das tun. Wenn sie das nicht mehr tun würden und wenn man, wie du sagst, da drin dann versucht, den Kampf darin zu führen, dass sie es nicht mehr tun, dann müssen sie aufhören zu existieren und was ganz anderes werden, was grundsätzlich anderes. Wir haben das in unserem Artikel zur Linkspartei sehr ausführlich nochmal behandelt, wo wir dargestellt haben, warum die Linkspartei keine Kraft sein kann, auf die man sich verlassen kann, auf die man irgendwie positiv Bezug nehmen kann, sondern die man bekämpfen muss, weil sie Teil des Herrschaftsapparates Klassenfeindes ist. Ja, das, wie gesagt, heißt nicht, jeden einzelnen Linksparteiler zu bekämpfen. Das ist etwas ganz anderes, sondern die Leute wollen wir im Wesentlichen auch in den Kampf mit einbeziehen, insbesondere natürlich diejenigen, die Hoffnung in die Linkspartei sehen und sie wählen wollen. Aber die Funktionäre, der Apparat, die Partei an sich nicht. Und das ist, weil du ja den 7. Weltkongress angesprochen hast, das ist auch genau die Thematik, die wir damit haben. Einer der wesentlichen Punkte des 7. Weltkongresses ist ja das veränderte Verhältnis zur Sozialdemokratie, das hast du schon angesprochen, zu diesen reformistischen Organisationen. Und man sieht doch, was heute, also die heutige Situation, die heutige Krise der kommunistischen Bewegung ist Resultat dieser strategischen Veränderung. Du hast zu Recht gesagt, sie ist bis heute nicht überwunden. Sie wird sozusagen, bis heute noch gilt das, was der 7. Weltkongress gesagt hat. Und das ist fatal. Weil was hat es denn gemacht? Also wir können doch nicht einfach über die historischen Tatsachen hinweggehen und sehen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg zig kommunistische Parteien in den kapitalistischen Staaten immer schwächer geworden sind. Ja, natürlich nicht einfach in linear, sondern da hat es mal einen Aufschwung gegeben, aber im Wesentlichen sind sie schwächer geworden. Und auch die Konterrevolution ist ein Resultat in gewisser Weise vom 7. Weltkongress. Von der Unterschätzung des Klassengegners, der Bourgeoisie, von der Unterschätzung seiner Methoden, nämlich zum Beispiel auch die DDR, Sowjetunion, massiv dafür zu sorgen, dass da Kräfte gestärkt werden, die einen anderen Kurs eigentlich wollen, nämlich die am Ende ja auch bereit waren, dann den Sozialismus an den Nagel zu hängen und den Kapitalismus wieder einzuführen. Also man darf den Klassengegner nicht unterschätzen und die Mittel, mit denen er arbeitet, ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Sowjetunion vor allen Dingen von außen zugrunde gegangen ist, sondern vor allen Dingen von innen, also indem sich Kräfte durchgesetzt haben, die eben falsche Vorstellungen davon hatten und am Ende den Kapitalismus wieder eingeführt haben. Ja, was war der fatale Fehler? Verhältnis zur Sozialdemokratie wieder grundsätzlich ändern, obwohl man in der Periode davor, ich rede mir jetzt mal über die KPD Ende der 20er Jahre, sehr gute Erfolge gemacht hat in der Einheitsfront von unten. Also nehmen wir den legendären BVG-Streik, also den Streik bei den Berliner Verkehrsbetrieben, der ja in der bürgerlichen Geschichtsschreibung immer so dargestellt wird, als wäre das die Zusammenarbeit zwischen Kommunisten und Faschisten. Das war natürlich nicht so, das ist totaler Humbug, da wollen wir jetzt nicht darauf eingehen. Aber insbesondere war der BVG-Streik ein Beispiel, wie gegen die Führung der SPD, und der Nationalsozialisten es geschafft wurde, an der Basis eine Einheitsfront unabhängig vom Parteibuch zu schaffen, die einen massiven Streik durchgeführt hat in Berlin und bereit war, über diese 5 Tage Streik, solange er gedauert hat, hinauszugehen. Aber na, am Ende haben es wieder die sozialdemokratische Gewerkschaftsführung und die Parteiführung geschafft, so viel Unfug zu stiften, so viel Unruhe zu stiften, sage ich mal, so viele Leute mit irgendwelchen Sachen zu ködern, dass der Streik dann am Ende doch abgebrochen werden musste. Und trotzdem hat die KPD das als riesigen Erfolg ausgewertet, einen Erfolg, wie es ihnen bis dahin nicht gegeben hat in den Jahren davor, in den unmittelbaren Jahren davor. Und das ist schon, also das gibt's mehrfach in der Geschichte, gibt's Beispiele. Auch die Rote Ruhrarmee war so ein Beispiel, wo man entgegen der Gremien dieser Parteien es geschafft hat, eine Zusammenarbeit an der Basis herzustellen, und zwar im Kampf. Und in einem durchaus erfolgreichen Kampf, wenn man sieht, was für eine Stärke so ein Kampf dann entwickeln kann, wenn man sich nicht darauf verlässt, dass die Parteispitzen da irgendwie das auch richtig finden oder gut finden oder ähnliches, sondern man es gegen sie durchsetzt. Ja. Ja. Da gibt es noch viel natürlich zu reden drüber. Da Jakob jetzt nochmal diese zentrale Frage des Weltkongresses angesprochen hat, würde ich es gut finden, Tim, wenn du dazu auch nochmal was sagst jetzt. Ja, ich würde es auf die, wozu hat der 7. Weltkongress geführt? Zur DDR, zur Aufrechterhaltung, zum Aufbau eines antifaschistischen, eines Volksfrontbündnisses innerhalb der Sowjetunion, also zum antifaschistischen Sieg der Völker, zum Aufbau von Partisanenarmeen, die halb Osteuropa befreit haben, zum Aufbau der größten griechischen Freiheitsarmee seit ewigen Zeiten. Also all diese furchtbaren, schrecklichen und sicher ganz böse schädigenden Dinge hat der 7. Weltkongress hervorgebracht und seine Orientierung. Auch, dass eine KPD nach 45 im Westen so stark war wie vorher im ganzen Reich. Auch das ist Resultat der Orientierung auf einen antifaschistisch-demokratischen Neuanfang und damit Resultat des 7. Weltkongresses. Ich glaube, wir müssen uns darüber noch mal ausführlicher unterhalten. Ich habe den zentralen Widerspruch, weil ich glaube, das ist auch näher an unserem Thema heute, zu deiner Einschätzung der Sozialdemokratie. Es ist richtig zu betonen, das macht auch Lenin in den Vorworten zur Imperialismus-Schrift, die objektive Funktion der Sozialdemokratie ist die Reintegration oder die Integration der Arbeiterklasse in das System des monopolistischen Kapitalismus. Das ist die Funktion. Aber wer diese Funktion verabsolutiert, und ich meine, genau das tust du, der übersieht doch, dass in dieser Funktion ein notwendiger Widerspruch ist. Um die große Masse an Arbeitern in dieser Partei zu organisieren, an sie zu binden, muss sie deren berechtigte Interessen ansprechen, muss sie aufgreifen, muss sie in gewissem Maße sogar dafür werben, diese Interessen umzusetzen. Und da beginnt die Integrationsfunktion zu sagen, wir sagen euch jetzt einen falschen Weg, wie das umgesetzt wird. Aber sie müssen angesprochen werden. Und damit habe ich zwangsläufig diesen Klassenwiderspruch auch innerhalb der Organisation der Sozialdemokratie, die deswegen historisch auch immer in einen rechten und einen linken Flügel zersplittert. Es gab noch nie eine sozialdemokratische Partei, die sozusagen auf lange Jahre eins geblieben wäre. Wenn es also immer diesen linken proletarischen Flügel, diese fortschrittlichen Sozialdemokraten gibt, dann finde ich es schädlich, nicht auch sozusagen an diese heranzutreten und die in ihrem Kampf um ihre Partei, mit der sie sich identifizieren, das ist zwar eine falsche Vorstellung, aber nichtsdestotrotz ist eine objektiv existente Vorstellung und ich kann am Bewusstseinsstand dieser Menschen nicht einfach vorbeigehen und sie in diesem Kampf zu unterstützen, auch und gerade, indem ich beispielsweise, das ist das, was du jetzt unterschlagen hast zum BVG-Streik, eine Politik des offenen Briefes mache. Vor dem BVG-Streik hat die Streikleitung, also ne, die Leute, die von der RGO in diese Streikleitung gegangen sind, einen Brief an die SPD-Spitze in Berlin geschrieben. Einen Brief an die freien Gewerkschaften in Berlin geschrieben und gesagt, Leute, wir machen diesen Streik, wir machen ihn auch, wenn ihr nicht mitmacht, wir bieten euch jetzt aber an. Und damit waren sie immer bereit für das Bündnis. Und sie wollten das Bündnis. Das also zur Aktionseinheit von unten zu erklären, ist falsch. Es war deswegen ein Beispiel, was man positiv ausgewertet hat, weil es gesagt hat, erst wenn wir denen das Vorangebot gemacht haben, können wir dann das zur Entlarvung nutzen, dass sie es nicht angenommen haben. Erst dann können wir die Identifikation der Sozialdemokraten mit ihrer Organisation brechen. Wenn das taktisch unser Ziel war, 1932 war es das Ziel, da würde ich heute nochmal anders drüber diskutieren. Aber ich meine im Wesentlichen, ihr überseht dort den notwendigen inneren Widerspruch in dieser Konzeption Sozialdemokratie und was das auch für Chancen bietet. Was letztlich dazu führt, dass also eine Ulrike Eifler und ein, Jan van Aken auch nur in der Friedensfrage über einen Kamm zu scheren, glaube ich, finde ich einfach abenteuerlich. Punkt. Okay, wieder die Rolle moderativ einzugreifen. Wir sind jetzt bei gleich 2 Stunden. Kriegt dafür jetzt nicht nur ein einmütiges Abschlussstatement, sondern können ruhig ein bisschen länger reden und vielleicht auch noch den einen oder anderen Aspekt, den ihr wichtig findet, in dieser einführenden Folge aufzugreifen. Also da gibt's auf jeden Fall eine Möglichkeit zu. Ich würde trotzdem noch mal gar nicht zu einem anderen Thema gehen, sondern noch mal ein bisschen nachhaken wollen. Bei Jakob jetzt in diesem Fall, aber du bist natürlich auch gefordert mit der Antwort, Tim. Du hast ja eben deutlich gemacht, darüber sprechen wir, dass der Fokus der KP nicht auf Bündnisse mit Organisationen legt, also Organisationsbündnisse nicht der Fokus sind, sondern du hast das Stichwort Einheitswort von unten noch mal klar benannt. Es ist ja schon so, dass die KP sehr großen Wert legt auf inhaltliche Klarheit und auch auf den Kampf gegen die Verwässerung des Marxismus oder den Einfluss des Revisionismus und bürgerlicher Ideologien, vor allem innerhalb der kommunistischen Bewegung. Und ich würde sagen, das grenzt sie in ihrem Selbstverständnis jedenfalls auch stark von anderen kommunistischen Gruppen ab. Habe mich dann aber auch gefragt, was bedeutet das eigentlich konkret für die Massenarbeit jetzt in der Arbeiterklasse? Da rede ich jetzt gar nicht von Bündnissen, sondern wirklich der Arbeit in der Arbeiterklasse. Es ist ja schon so, dass es auch ganz konkret in der Arbeiterklasse, also im Betrieb zum Beispiel, viele Kolleginnen gibt, die bürgerliche Ideologien mit sich rumtragen, reaktionäre und nationalistische Vorstellungen. Und das ist ja auch alles höchst widersprüchlich. Also ich kenne es zum Beispiel, dass man im Betrieb Kollegen trifft, die durchaus für einzelne Ziele der Kommunisten zu gewinnen sind, aber dann fast im gleichen Atemzug was unglaublich Nationalistisches sagen. Oder wenn ich an so konkrete Fragen, die sich jetzt stellen, zum Beispiel Kampf gegen diese verrückte Hochrüstung oder Wehrpflicht wäre ja zum Beispiel so ein Thema. Das ist ja eine konkrete Frage, die in die Arbeiterklasse reingetragen wird, womit man sich auseinandersetzen muss in den Familien der Arbeiterklasse. Da kann es ja sein, dass man Menschen hat, die ganz religiöse Vorstellungen haben, aber an der Frage durchaus offen dafür sind, mit Kommunisten in ein Bündnis zu gehen. Und da frage ich mich, inwiefern ist das denn möglich, mit euch als KP dann zusammenzuarbeiten? Oder ist es nur möglich, wenn man zum Beispiel, mal ein Beispiel zu nennen, jetzt euer Imperialismusverständnis teilt, mehr oder weniger, mit euch, also es gibt das jetzt konkret nicht, aber eine Aktion gegen Wehrpflicht oder so, sich zu beteiligen. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ihr seid ja schon sehr klar und genau. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mein Abschlussstatement haben, oder hast du das so gemeint? Das ist noch nächstes Mal. Genau. Ja. Machen wir noch kurz diese Frage auf jeden Fall. Mhm. Sehr wichtige Frage. Ich denke, es gibt da eine, ich sag mal, einfache Antwort, die aber natürlich in der Praxis sehr komplex und sehr kompliziert dann ist. Die einfache Antwort ist, wir gehen aus von dem konkreten Kampf, in dem sich die jeweiligen Menschen befinden, ja. Und stellen uns die Frage, wie können wir ihn in diesen Kampf integrieren? Mit einer revolutionären Perspektive, das heißt nicht, er muss wissen, was Sozialismus ist und so weiter, sondern er muss verstehen, dass er gegen das Kapital kämpfen muss, dass das unabdingbar ist. Und dass alles, was die Ausweitung der Front der Arbeiter behindert, also Nationalismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, all diese komischen Dinge, die Leute im Kopf haben, weil sie in diesen herrschenden bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, die das befördern. All diese Dinge, da mit ihnen drum zu kämpfen, dass sie das ablehnen, dass sie das ablegen, ja, dass sie das überwinden im Kampf, weil es notwendig ist für die gemeinsame Front, weil sie erkennen können, wenn ich mit meinen Kollegen zusammenkämpfe, bin ich stärker, dann erkenne ich auch, ja, dieser ganze Rassismus hier gegenüber den Kollegen X, Kollegen Y ist eigentlich Quatsch. Der hilft mir nicht, sondern der hilft nur der Gegenseite. Also diese Erkenntnis in ihm zu fördern. Das ist einmal im Kampf selbst, aber es ist natürlich auch, indem wir im Kampf versuchen, die Leute zu bilden in den Fragen und ihnen klarzumachen, was sind die Grundfesten des Kampfes, die festgemacht werden müssen. Dazu gehört natürlich Chauvinismus überwinden, Nationalismus, Rassismus und sowas, da wo man merkt, dass sie den Kampf wirklich beeinträchtigen, und natürlich im Idealfall dann auch, wenn die Leute offen sind dafür, darüber hinaus, aber auch eben die Abgrenzung zwischen Reform und Revolution und die Gefahr des Reformismus muss in jedem Kampf von uns aktiv angesprochen werden. Die ist ein extrem entscheidendes Element. Das heißt, im konkreten Kampf heißt das, den Leuten nicht jetzt von Latz zu knallen, ja, nehmen wir an, da ist ein Arbeiter, der ist auch Linksparteimitglied, ihm von Latz zu knallen, deine Partei ist übrigens verräterisch und wird dich von hinten verkaufen an die Bourgeoisie und so weiter. Das muss man ihm nicht von Latz knallen, aber man muss es ihm verständlich machen. Man muss einen Weg finden, wie man ihm das erklären kann. Und ich denke, das sind Sachen, die sind total möglich, in dem Moment, wo man weggekommen ist von allgemeinen Revolutionsphrasendrescherei hin zu einem Verständnis, was die revolutionäre Perspektive im einzelnen Kampf bedeutet. Ich mach mal ein Beispiel jetzt hier in Bezug auf die Palästina-Bewegung oder so. Natürlich diese ganze Frage von Fahnen, ja, von anderen Ländern, von bürgerlichen Staaten in dieser Bewegung, ja, abseits von der Palästina-Fahne, die ihre Berechtigung hat, ja. Ist es ja die Frage, inwieweit kann man da mit anderen bürgerlichen Fahnen auf unseren Kundgebungen auftauchen und so, weil wir ist jetzt nicht so, dass wir hinter der iranischen Regierung stehen oder sowas, ja. Aber das kann man vermitteln, man kann es verständlich machen, worin wir die Schwierigkeit sehen, ohne die Leute gleich vom Kampf auszuschließen, zu sagen, nee, ihr braucht nie wiederkommen oder sowas, weil man ja die Frage stellen muss, was bedeutet das für sie eigentlich in dem Moment und wie kann man da hinkommen zu sagen, nee, wir stehen nicht hinter diesen Regierungen, aber wir stehen hinter den Völkern, die diesen Kampf unterstützen, der Palästinenser. Dasselbe gilt für jeden Kampf. Deswegen einem Linksparteiler bei der Post, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Ein Linksparteiler würde ich nicht sagen, du musst jetzt sofort dein Parteibuch weglegen. Aber ich würde schon mit ihm drum ringen wollen zu sagen, nee, wir nehmen nicht die Linksparteigelder, um hier unseren Streik zu unterstützen oder sowas, ja, sondern machen das unabhängig von der Partei und lassen uns nicht darauf ein, dass sie das für sich nutzen kann, die Arbeiter doch wieder auf ihre Seite zu ziehen und damit im bürgerlichen Rahmen zu halten. Ja, vielleicht ist das ein bisschen, ich hoffe, es ist ein bisschen verständlich geworden, was das heißt. Aber es ist ganz klar, dass wir das Bewusstsein da ansetzen, wo die Leute sind, aber es heben wollen, in jedem Fall heben wollen und den Leuten unbedingt, das ist vielleicht der wichtigste Satz in der Geschichte, keine Unwahrheiten erzählen, sondern die Wahrheit sagen. Die Wahrheit auch über den Kampf, den sie gerade führen, dass der nicht dazu führen wird, automatisch ein super Leben zu haben, dass der nächste Lohnerhöhung wieder zurückgedreht werden kann, dass es sein kann, dass die Kampffront kaputt geht, weil viel Zwist da ist, weil man es nicht geschafft hat, zu überzeugen davon, dass man zusammenstehen muss, sondern das Kapital ja die ganze Zeit versucht, die Kampffront auch mit allen möglichen Sachen zu spalten und dass sie auch das gewinnen kann und man daraus lernen muss und so weiter. Also immer bei der Wahrheit bleiben und nicht ihnen Hoffnung zu machen, dass wenn sie jetzt diesen Kampf gewonnen haben, dass es dann gleich super viel besser ist, sondern sie auf einen dauerhaften Kampf einzustellen. Ja. Mhm. Ja, Tim, jetzt die Frage an dich und diesmal nicht ironisch, sondern ganz ernst. Würdest du da zustimmen oder gibt es da auch Aspekte, wo du sagst, ich würde mich von dieser Vorstellung abgrenzen? Das ist natürlich auch eingebettet in der Gesamtstrategie, ne? Also hängt damit zusammen, aber vielleicht du noch mal. Ich würde mich von dem, was Jakob gerade gesagt hat, nicht abgrenzen, sondern jedes Wort davon unterschreiben. Das ist, wie Kommunisten zu den Arbeitern stehen, das ist, wie wir mit den Arbeitern umgehen, das ist unser Ziel in ihrem Umgang. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, es ist keine Strategie. Es bleibt auf der Ebene von wir klauen Unterhosen, es bleibt auf der Ebene von Taktik. Es ist eben keine strategische Vorstellung, es macht sich nicht klar, was strategische Führung ist. Und deswegen sozusagen ist es nett, ist es richtig, ist es notwendig. Glaube, wenn ihr jetzt jemanden bei der Post hättet, könnten wir da, glaube ich, sogar miteinander drüber reden. Aber es ist keine Strategie. Ich sagen, wir gehen mal über zu den Schlussstatements, wo ihr natürlich auch nochmal eine Chance habt, jetzt auf Punkte nochmal einzugehen, die, wie gesagt, die ein bisschen kurz gekommen sind. Genau, so maximal 4 Minuten. Und ich würde sagen, Jakob, du hast jetzt das Wort. Okay, ich versuche nochmal hier unseren Punkt klar zu machen. Also ich denke, es ist völlig klar, dass das eine gute und richtige Strategie ist und nicht keine Strategie, wenn man sagt, die Revolution bedarf einer objektiven Situation. Diese objektive Situation ist unabhängig von unserem Willen. Sie wird irgendwann eintreten, diese Krise, diese revolutionäre Krise. Und auf die muss man vorbereitet sein und auf die muss die Arbeiterklasse, ich sag mal, ihre Armee aufgestellt haben. Das ist das, was der Kern unserer Strategie ausmacht, zu sagen, wir müssen alle Kampfformen beherrschen, wir müssen die Arbeiterklasse so weit wie möglich organisiert haben, in Massenorganisationen, in Nachbarschaftsvereinen, in Gewerkschaften, überall da, wo es möglich und nötig ist, zusammenzutreten. Und die Leute, die Arbeiter, werden in diesem gesellschaftlichen Bündnis, in dieser Einheitsfront von unten, werden sie die Solidarität merken und werden auch konkrete Verbesserungen, sage ich mal, merken, die ihnen das bringt. Also es ist ja nicht so, dass das einfach dann was ist, was irgendwie außerhalb steht. Ich habe es am Anfang deutlich gemacht. Auch den Reformkampf werden wir so besser führen können, wenn wir darauf setzen, dass der Hauptpunkt ist, die Leute müssen erkennen können, wer ist der Feind. Sie müssen auch erkennen können, dass der Feind nicht immer als Feind auftritt, sondern auch als falscher Freund auftritt. Dagegen setzen, wir stehen zusammen, nicht nur in dem Kampf, sondern auch im nächsten Kampf und auch wenn andere kämpfen, unterstützen wir sie darin. All das zu erleben, ich glaube, es ist auch jedem von uns im ganz Kleinen schon begegnet, dieses Gefühl von Solidarität in einem gemeinsamen Kampf, das ist das, was die Armee aufbaut, der Arbeiter, und was sie dazu bringt, in der entscheidenden Situation auch die entscheidende Schlag gegen den Klassenfeind setzen zu können. Ich würde sagen, das ist ziemlich klar eine Strategie. Das ist nicht etwas, was irgendwie kein Ziel verfolgt und ziemlich straight dahin arbeitet. Der Weg ist natürlich weit und ziemlich aufwendig und kompliziert. Ich finde, was das Problem ist, umgekehrt, ist doch zu sagen, es ist eine richtige Strategie und ich würde sagen, es ist eben eine falsche Strategie, auf Bündnispartner zu setzen, die keine Bündnispartner sind und die keine sein können, weil sie die Kapitalinteressen vertreten, nämlich der Teil der antimonopolistischen Schichten, wie ihr sie nennt, der Teil der Kapitalistenklasse ist, kleine und mittlere Unternehmer. Und die entsprechenden Organisationen, die diese Teile auch vertreten, die sozialdemokratischen Organisationen, das sind keine Bündnispartner und mit ihren Mitgliedern muss man zusammenarbeiten an der Basis, aber gegen die Parteien als solche muss man klar Stellung beziehen, auch den Leuten das zu verklickern, dass sie die Funktion haben, die Leute einzubinden in diese Gesellschaft. Das ist, glaube ich, eine falsche Strategie, auf diese Bündnispartner zu setzen, auf einem Schritt auf dem Weg. Und das Endziel des Sozialismus, darüber, Tim, hast du jetzt nicht so viel geredet, aber kannst vielleicht noch mal ein paar Sätze sagen, damit eigentlich den Kampf für den Sozialismus gar nicht genauer zu beschreiben, was der Kampf für den Sozialismus dann ist. Ihr beschreibt ja im Wesentlichen den Kampf für das antimonopolistische Bündnis, ob das jetzt in der Regierung dann ist oder nicht. Da würde ich sagen, das ist dann eher eine Strategie, die in die falsche Richtung führt und nicht zum Sozialismus führen kann, weil sie den auf einen irgendwie gearteten Moment in der Zukunft verschiebt, den man nicht genauer konkretisieren kann. Ja, vielen Dank, Jakob. Dann Tim, du hast das Wort. In der Geschichte der revolutionären Bewegung haben Kommunistinnen und Kommunisten, seitdem die Bolschewiki vorgemacht haben, wie man einen Übergang findet und dann nutzt, sich Gedanken gemacht, wie dieser Übergang notwendigerweise aussehen muss. Das hieß auf dem 3. und 4. Weltkongress die Arbeiter- und Bauernregierung oder später die Arbeiterregierung, übrigens unter Einbezug der SPD. Das wurde dann später zur Volksfront und zu Übergängen im Rahmen von antifaschistisch-demokratischen Übergängen. Dazu kamen die Übergänge nach der Befreiung vom Faschismus, nämlich der Übergang von antifaschistisch-demokratischen Umwälzungen hin zum Aufbau des Sozialismus. Und in jüngster Zeit, danach die antikolonialen Befreiungskämpfe, die aus dem antikolonialen Kampf heraus zum Sozialismus übergegangen sind. Der Startpunkt der DKP ist also nicht, dass wir uns voluntaristisch eine Strategie ausdenken, sondern dass wir anerkennen, dass es immer, überall, wo es Leute gab, die um den Sozialismus gekämpft haben, diese Übergänge gab. Und wir gehen hin, gucken uns die materiellen Bedingungen unserer Situation an und versuchen herauszuarbeiten, welche wahrscheinlichste Form unser Übergang annimmt. Wenn dieser Übergang dann kommt, dann sind wir zu allem bereit, was diesen Übergang zum Sozialismus hin ermöglicht. Dann schließen wir keine Form des Kampfes aus und halten das für die einzig einzige Form, in der man Lenins linken Radikalismus richtig liest, nämlich zu sagen, selbstverständlich müssen die Kommunisten bereit sein, alle Kampfformen zu nutzen. Der Unterschied, meine ich, liegt nicht nur auf der Frage, wie bestimme ich einen Übergang, sondern ich meine, man müsste tiefer bohren. Jakob hat gesagt, die revolutionäre Situation kommt unabhängig von unserem Willen. Und ich meine, das ist eine unzulässige Trennung von objektiven und subjektiven Momenten. Ob die herrschende Klasse weiter kann, hängt davon ab, ob ihr bestimmte Machtmittel noch zur Verfügung stehen. Ob also beispielsweise die Armee oder der andere Teile des staatlichen Gewaltapparates noch in ihrer Hand sind oder ob es nicht bewusst arbeitende Kräfte gibt, die ihnen diese Waffen aus der Hand schlagen. Ob also in der Geschichte der DKP Soldat 70 erfolgreich ist oder nicht. Kommunistische Strategie muss nicht nur darauf ansetzen, dass die Arbeiterklasse zum Zeitpunkt X bereit ist, eine revolutionäre Situation auszunutzen, sondern sie muss jetzt die subjektiven Voraussetzungen dafür schaffen und selbst zum objektiven Faktor werden, der eine revolutionäre Situation herbeiführt. Wenn ich nämlich, wie Jakob das gemacht hat, objektive und subjektive Faktoren trenne, komme ich sonst dazu, dass sozusagen ich ja quasi mechanisch deterministisch warte, bis das irgendwann mal kommt und in dieser Zeit nur kleine Kämpfe führe und die Leute darauf vorbereite. Das kann jetzt noch eine ganze Weile dauern, aber entscheidende nächste Schritte, notwendige nächste Schritte nicht bestimmen kann. Deswegen bleibe ich dabei, dass das keine Strategie ist, weil es die entscheidende Frage, nämlich zur Taktik und zur Skalierung der Klassenkämpfe im Rahmen immer weiter umgreifender Taktik, nicht in der Lage ist. Ich hoffe, dass wir anhand der konkreten betrieblichen Beispiele deutlich gemacht haben, was auch noch eine Anforderung an die Strategie zum Sozialismus ist, nämlich, dass sie, zwei wichtige Worte, erstens sich von Notwendigkeiten leiten lässt. Kommunisten sind, das ist das einzige Stalin-Zitat, ich verspreche es für heute, Vollstrecker der Notwendigkeit. Wir erkennen Notwendigkeiten an, wie zum Beispiel aktuell die Notwendigkeit des Friedenskampfes, und wir setzen alle Kräfte darauf, diesen Friedenskampf mit der notwendigen Stärke zu führen. Und wir sind völlig bereit, uns dafür auch die Hände schmutzig zu machen und dafür mit den Leuten alle ihre Widersprüche durchzufechten. Und im Interesse dieses Kampfes, der, auch wieder ein Widerspruch zu Jakob, für uns immer auch Selbstzweck ist. Die Kämpfe, die die Arbeiterklasse jetzt führt, das ist nie nur, dazu haben wir nie nur ein einseitig taktisches Verhältnis, sondern diese Kämpfe, das sind unsere Kämpfe. Die Kommunistische Partei ist Teil der Arbeiterklasse. Sie ist notwendigerweise von all diesen Bedingungen mit betroffen. Sie muss um ihre eigene Lebensbedingungen, sie muss um ihre eigene Lage mitkämpfen. Damit sind diese Kämpfe natürlich immer auch Selbstzweck. Wer im Selbstzweck also den Unterschied zum Reformismus sucht, meine ich, der geht da fehl. Um diese Kämpfe schließlich zu einem siegreichen Ende zu führen, müssen sie darauf orientiert werden, wer der Klassengegner direkt ist. Und das ist eben nicht eine Abstraktion, nämlich irgendwie das Kapital, sondern das sind ganz konkrete Monopolisten. Die Monopole bilden die Spitze. Die Finanzoligarchie, die uns unterdrückt. Gegen die muss der Kampf geführt werden. Und wer meint, dass er, weil der formal auch Kapitalist ist, gegen den Kneipenbesitzer um die Ecke den gleichen Kampf oder den Kampf in der gleichen Intensität führen muss wie gegen die Monopole, der meine ich, der hat tatsächlich da bei Lenin in der Imperialismusschrift was anders verstanden, deutlich anders verstanden als ich und als die DKP. Ich glaube, damit sind die Widersprüche sehr deutlich geworden, die sich dann auch auf eine historische Traditionslinie, vor allem auf den 7. Weltkongress, auswirken. Und ich glaube, wenn wir weitermachen wollen, dann müssten wir da weitermachen. Aber ich glaube, die Unterschiede haben wir gut herausgearbeitet. Okay, ich danke auch dir, Tim. Also es ist klar, dass bei so großen Fragen wie Strategiefrage wir mit knapp über 2 Stunden wirklich nur ansatzweise eine ungefähre Positionsbestimmung abbilden kann. Ich glaube aber schon, dass ein bisschen was deutlich geworden ist. Und ihr Hörer und Hörerinnen habt ja auch die Möglichkeit, auf den entsprechenden Websites mal ein bisschen weiterzulesen, was die entsprechenden Organisationen so in der Tiefe eigentlich dazu sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle nochmal anknüpfen könnte und vielleicht auch nochmal eine weitere Folge zu machen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ich finde es gut, dass wir das mal gemacht haben. Ich glaube, das gab so auch noch nicht in der linken Podcast-Landschaft immer diese, eigentlich ist es verrückt, dass es so ist, aber es ist so. Das war so ein kleiner erster Aufschlag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ja, gern bis nächstes Mal. Ciao. Ja, vielen Dank. Darf ich noch auf 2 Texte hinweisen, die spannend wären bei uns zu lesen? Ja, klar. Das ist einmal unser Programmentwurf, den ihr auf unserer Website findet, für ein neues Programm, was wir gerade schreiben. Den Programmentwurf könnt ihr da lesen. Da steht alles zu unserer Strategie und Taktik drin, alles Zentrale. Und den Text zur Auflösung der Kommentaren, den wir schon vor ein paar Jahren geschrieben haben, der im Wesentlichen auch nochmal die Geschichte der Volksfront und so und des 7. Weltkongresses darstellt. Ich glaube, das sind hilfreiche Texte, um unsere Position besser zu verstehen. Ich würde auch den Programmentwurf der Gruppe KP empfehlen und als Gegenposition Stalin hat 1924 in den Fragen des Leninismus Anforderungen an kommunistische Strategie und Taktik entworfen. Haltet den mal dagegen und fragt euch, ob alle Fragen, die eine Strategie zu einer Strategie machen, darin beantwortet werden. Okay, jetzt beenden wir die Diskussion tatsächlich und ich wünsche euch beiden noch einen schönen Nachmittag und Abend. Ciao. Macht's gut. Danke an euch. Danke an euch auch. Danke euch sehr. Schönen Abend. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.